Das Thema ist ja aktueller denn je durch die Vorfälle in der letzten Zeit, durch die Studien, durch die Zahlen, die beängstigend sind. Und ich fange damit auch am besten gleich an, habe ich mir überlegt, mit einem Hinweis auf den Anschlag in Halle. Der Anschlag in Halle am 9. Oktober ist Muslimen, Musliminnen feindlich und antifeministisch, was oft immer so ein bisschen unterschlagen wird. Der dabei geplante und nur zufällig vereitelte Massenmord an Jüdinnen und Juden in der Synagoge der Stadt eindeutig antisemitisch motiviert. Soweit besteht Übereinstimmung und der Täter selbst hat das ja auch unumwunden zugegeben, beziehungsweise in seinem Pamphlet oder seinem kleinen kurzen Manifest wird das ja auch ersichtlich. Vor diesem Hintergrund sind die verbreiteten Hinweise auf ein durch die AfD und andere rechte Gruppierungen angeheiztes Klima der geistigen Brandstiftung ernst zu nehmen. Also das ging ja im Fernsehen, in den Medien, im Radio rauf und runter. Denn ja, es stimmt, dass ihre inflationär verbreiteten und durch das Internet katalysatorisch verstärkten Schmähungen von Andersdenkenden ihr subtiler bis offener Fremdenhass, antisemitische Tendenzen und völkisches Denken, Verharmlosungen des Nationalsozialismus und die Relativierung bis Leugnung des Holocaust, der Shoah, sowie die Drohung mit Vertreibung oder gar Entsorgung von erklärten Feindinnen und Feinden, also so Gaulands Fantasie über den Umgang mit der ehemaligen Integrationsbeauftragten Aydan Özoğuz. Sie erinnern sich vielleicht, nicht? Würde dann in Anatolien entsorgt werden oder müsste in Anatolien entsorgt werden. Also das stimmt, das hat einen geistigen Nährboden geliefert und fortwährend, wie gestern übrigens auch, wie mit der Causa Brandner, immer noch wieder liefern. Aber was heißt es eigentlich, wie es zurzeit immer wieder unisono beschworen wird, dass Gewalt schon mit der Sprache beginnt? Und dass ich in Halle gezeigt habe, wie leicht Worte zu Taten werden können. Oder wie es aktuell in einem Kommentar von Birgit Schmeitzer vom Bayerischen Rundfunk gestern zum Fall Brandner einleitend heißt, Zitat, Worte wirken. Sie bündeln unsere Gedanken und zielen darauf ab, etwas zu verändern. Und irgendwann folgen Taten. Ja, als wäre das ein Automatismus, der da passiert. Gibt es wirklich einen linearen und fast logischen Weg von Gedanken über Sprache, also das Aussprechen zur Tat? Und damit komme ich zum Thema des Vortrags. Und wie funktioniert vor diesem Hintergrund insbesondere und welche Rolle spielt dabei der Antisemitismus als ein zentrales Tatmotiv, wie bei dem Täter in Halle? Wie wirkt eigentlich Antisemitismus? Wie nistet er sich in den Subjekten ein und warum und unter welchen gesellschaftlichen und politischen Bedingungen scheinen Menschen immer wieder anfällig für ihn zu sein? Diesen Fragen werde ich aus einer sozialpsychologischen und vor allem einer subjekttheoretischen Perspektive nachgehen. Das erkläre ich noch genauer, wobei insbesondere eben psychoanalytische Annahmen zur Wahrnehmungspsychologie bemüht werden sollen. Warum Psychoanalyse und warum gerade Wahrnehmungspsychologie? Dazu in aller gebotenen Kürze zwei zwei Ausgangsthesen. Erstens, das antisemitische Ressentiment ist kein bloßes soziales Vorurteil, das als Folge einer defekten Informationsverarbeitung, so läuft häufig die sozialkognitive Vorurteilsforschung, als defekte Informationsverarbeitung begriffen, mit kognitionspsychologischen Ansätzen der Einstellungsforschung erklärt und durch rationale Aufklärung oder lerntheoretisch orientierte Erziehungs- und Trainingsprogramme überwunden werden kann. Zweitens, die psychischen Wurzeln des Antisemitismus liegen in unbewussten, mit starken Affekten gepaarten Wahrnehmungsmustern. Und die Hauptantriebskraft antisemitischer Einstellungen und Gewalttaten ist eine subjektiv und kulturell tief sitzende, bis zum Hass steigerbare Feindseligkeit, die letztlich beim Einzelnen und besonders in Gruppen aus einer spezifischen Umwandlung sozialer und persönlicher Ängste entsteht. Also diese tiefe Verwurzelung, auch unbewusste Verwurzelung, kulturelle Verwurzelung, kann man an einem, also finde ich immer sehr einleuchtend, wenn ich das schildere, so eine Probe, die ein Kollege von mir, ein Freund von mir gemacht hat mit jungen Studierenden, schon ein paar Jahre her, aber das war eine Gruppe ganz junger Studierender, die frisch an die Uni gekommen sind, in einem Seminar zur Sozialpsychologie des Antisemitismus. Und der hat in einer der ersten Sitzungen die gebeten, ganz junge, 20, 21-jährige Studierende, gebeten, machen Sie mal die Augen zu und stellen Sie sich einen Juden vor, was sehen Sie dann? Und das war interessant, was dann kam. Weil es kam als erstes die Nase, die berühmte Sechsernase, die Haare und so etwa, also Äußerlichkeiten, nicht? Also so bestimmte, markante, stereotype Äußerlichkeiten. Und die waren nicht jenseits davon, irgendwie aus einer antisemitischen Familie zu stammen oder aus einer judenfeindlichen, nicht Tradition oder aus einer Nazi-Familie oder irgendetwas, überhaupt nichts davon. Und das zeigt uns, wie tief verwurzelt bestimmte Wahrnehmungsmuster und Bilder sind, nicht? Die wir sozusagen auch alle mit in uns offensichtlich tragen. Aus diesen hier nur angedeuteten Gründen ist die Irrationalität der Judenfeindschaft ohne eine Integration der subjekttheoretischen Perspektive der Psychoanalyse in die Untersuchung sozialer und historischer Vorgänge nicht zu verstehen. Denn folgen wir der bekannten Formulierung, da mache ich jetzt immer irgendeinen Fehler mit dem Klicken, muss man das irgendwie... Klicken geht nicht. Ah, so geht. Alles klar. Nee, da geht's zurück. So geht's. So die bekannte Formulierung Theodor W. Adornos, die Psychoanalyse als Theorie des Unbewussten sei, so Adorno, Zitat, die einzige Psychologie, die im Ernst den subjektiven Bedingungen objektiver Irrationalität nachforscht. Auf den Antisemitismus bezogen heißt das für mich, neben wie Adornos damit verbundene Forderung nach einer radikalen Wendung auf Subjekt ernst. Zu den wichtigsten Kennzeichen dieser Verschränkung von objektiver und subjektiver Irrationalität, die alle unterschiedlichen Erscheinungsformen des Antisemitismus miteinander verbinden und ihm den Charakter einer kollektiven Pathologie, einer sozialen Geisteskrankheit verleihen, gehören für mich, wie auch aktuell im Wirren, antisemitischen, muslimenfeindlichen und frauenfeindlichen Denken und den Taten des Attentäters von Halle zu erkennen ist, gehören vor allem ihr wahnhafter, vor allem ihr paranoider Charakter und ein bestimmtes, mit Hass aufgeladenes Zerstörungspotenzial. Der folgende Vortrag geht der Frage nach dem Zusammenhang dieser beiden Hauptkennzeichen der Irrationalität des Antisemitismus, dem Prototyp und Sonderfall eines kollektiven, gruppenbezogenen und vor allem unbewusst verankerten Ressentiments in drei Schritten nach. Zunächst wird der Einfluss der Projektion, also wenn wir von Wahrnehmung reden und wie antijüdische Feindbilder entstehen, müssen wir über Projektion reden und des damit verwandten Abwehrmechanismus der projektiven Identifizierung auf die Entstehung antisemitischer Feindbildung eingegangen. Daran anknüpfend setzt sich der zweite Abschnitt mit den wahrnehmungspsychologischen Grundlagen dieser projektiven Feindbildung, Feindbildproduktion auseinander. Dieser zweifache Zugang mündet schließlich im dritten Teil in eine Diskussion des Verhältnisses von Normalität und Pathologie und damit der rätselhaften und weitgehend verkannten oder ignorierten normalisierenden Funktion eines kollektiven Wahns ein. Also im Zeichen eines kollektiven Wahns können, ohne dass der normale Alltagsverlauf irgendwie unterbrochen ist, die schlimmsten Verbrechen begangen werden. Aber im Zeichen eines kollektiven Wahns. Damit komme ich sozusagen zum ersten Punkt, zur Konstruktion des antisemitischen Feindobjekts durch die Projektion. Was ist Projektion? Also das Wissen, dass Antisemitismus und auch Rassismus und so weiter irgendetwas mit Projektionen zu tun hat, gehört inzwischen fast zum Alltagsbewusstsein. Wie aber, so ist genauer zu fragen, funktioniert der Mechanismus? Was bedeutet er? Was wird da projiziert? Wohin wird projiziert? Und so weiter. Was ist das Motiv? Was wird abgewehrt? Und auf wen? Das lässt sich insbesondere an die Theorie des Antisemitismus in der kritischen Theorie, also in der Dialektik der Aufklärung, anknüpfen. Für Adorno versteht die Psychoanalyse unter Projektion ganz allgemein eine psychische Operation, durch die das Subjekt, Zitat, eigene Triebregungen, eigenes Unbewusstes und Verdrängtes aus sich ausschließt und an ein anderes Subjekt bzw. eine Gruppe delegiert oder genauer ausgedrückt diese Regungen auf einen zum Objekt gemachten anderen überträgt, um sie anschließend dort zu lokalisieren und nun verzerrt als reale äußere Gefahr wiederzuerkennen. Ein Projektionsvorgang ist dann erfolgreich abgeschlossen, wenn es dem Subjekt gelingt, die eigenen, die ursprünglichen inneren Quellen dieses Vorgangs vollkommen zu verschleiern und dem, was nunmehr real geworden zu sein scheint, volle Aufmerksamkeit und vollen Glauben zu schenken. Das Ziel dieser projektiven Veräußerlichung eines ursprünglich inneren Vorgangs ist es, unliebsame, zunächst eigene Tendenzen, die verpönt sind, die nicht zugelassen werden und so weiter, durch Verfremdung, Transformation und Veräußerlichung, also Externalisierung, so zu behandeln, als ob sie nun eine reale äußere Bedrohung darstellen, die man, wenn kein Entfliehen möglich ist, energisch bekämpfen kann. Das ist die Quelle für dieses Notwehrargument, was immer kommt, in Rechtskreisen insbesondere, nicht? Nationaler Notstand und auch bei individuellen Gewalttaten immer dieses Notwehrargument. Also wie am krassesten fand ich einmal in den 90er, wir haben ja diese ganzen Diskussionen eigentlich alle in den 90er Jahren schon gehabt, auch in den wissenschaftlichen Kreisen und Tagungen und so weiter, sozialwissenschaftliche Publikationen, alles eigentlich schon gewesen im Kontext der furchtbaren Übergriffe und Anschläge in Hünxe, Solingen, Rostock-Lichtenhagen und so weiter. Gab es nicht in den 90er Jahren. Und dann die Frage mit dieser eskalierenden rechten Jugendgewalt und so weiter. Nicht? Da gab es unglaublich viele Forschungsansätze, auch in der Sozialarbeit, viele Forschungsansätze, Sozialpädagogik. Und was wollte ich damit sagen eigentlich? Wo war ich denn jetzt eigentlich? Mit dem Notwehrargument, danke. Das sind ja zahlreiche Prozesse nach den Übergriffen. Es gab individuelle Gewalttaten, auch von Einzelnen, von Gruppen und so weiter. Und was mich hellhörig gemacht hat und was in diesen Zusammenhang so reinpasst, welche psychische Not dieser Notstand immer ausmacht und auf den man sich immer bezieht, ist die Aussage eines Skinheads, der einen nach einem Punker aussehenden anderen Jugendlichen halb tot geschlagen hat. Und dann vor Gericht kam, verurteilt wurde alles und so, und dann gefragt wurde, warum man das gemacht hat eigentlich. Und dann sagt er was ganz Signifikantes. Er sagte nämlich, ich musste den so fertig machen, bevor der überhaupt auf die Idee kam, mich schief anzugucken. Also er hat vermutet, der sieht so aus, wenn der mich sieht, und ich habe damals, hatten die dann auch eher die Glatzen noch und so, sieht er sofort, und dann geht er bei ihm Programm ab. Und dem muss ich mich putativ durch Notwehr handeln, vorausschauen, schon zur Wehr setzen, bevor der überhaupt irgendeinen Mucks macht oder einen Piep sagt. Und das wird als Notwehr ausgegeben. Damals gab es auch die große Diskussion in Bezug auf die Putativnotwehr in der Sicherheitspolitik. In den Worten kommen wir nochmal zu der Projektion. In den Worten des hannoverschen politischen Psychologen Peter Brückner in seinem Vortrag Was sind und wie entstehen Vorurteile schon aus dem Jahr 1966 heißt das, Zitat, ein verbreiteter Mechanismus, also Projektion, ein verbreiteter Mechanismus mit solchen normfeindlichen oder idealwidrigen Regungen in sich selbst fertig zu werden, ist es, diese nicht eingestandenen und vor sich selbst abgeleugneten Triebe und Bedürfnisse anderen Menschen zuzuschreiben. Andere Menschen werden zum Projektionsschirm für etwas, was ursprünglich zu uns selbst gehört. Einen solchen Projektionsschirm geben beispielsweise ethnische und rassische Minoritäten ab. Das müssen wir dem damaligen Zeitumständen und dem Duktus nicht zu Schulden kommen lassen, dass er diesen Begriff des Rassismus verwendet. Also nicht die Diskussion wie heute gab es da nicht, noch nicht in dem Maße. Horkheim und Adorno nennen diesen Vorgang, diese Projektion, eine falsche Projektion oder, das sage ich noch später genauer oder erkläre ich noch genauer, eine pathische Projektion. Eine pathische Projektion, mit der das Zitat sprungbereite Innen ins Äußere versetzt und so noch das Vertrauteste als Feind geprägt wird. Zum Feind aber können nur diejenigen gemacht werden, die besonders geeignet zu sein scheinen, mit dem unbewussten Inhalt der Projektionen und damit schließlich mit dem eigenen, nennen wir es mal, mit dem eigenen Bösen, des Projizierenden identifiziert zu werden. Im Kern und am Ausgangspunkt dieses Vorgangs steht also eine Identifikation zwischen Subjekt und Objekt, denn, so Sigmund Freuds entsprechende Formulierung in dem kleinen Aufsatz Die Verneinung, Zitat, das Schlechte, das dem Ich Fremde, das Außenbefindliche, ist ihm zunächst identisch, also Teil von ihm. Erst diese unbewusste Identifizierung des Objekts mit den verpönten Selbstanteilen und den dazugehörigen Affekten, Aggression und Hass, schafft eine Verbindung, die nun ein zerstörerisches Eindringen in die als absolut feindlich empfundenen Objekte als Gegenmaßnahme gegen die ihnen unbewusst und mehr auch bewusst unterstellten gefährlichen Tendenzen nicht nur erlaubt, sondern geradezu erzwingt. Denn gerade weil der Projizierende mit dem Objekt seiner Projektion partiell und auf Dauer unbewusst identifiziert bleibt, muss er umso mehr dessen unerbittliche Rache fürchten. Der konstruierte äußere Verfolger wird durch diese Verschiebung, diese projektive Verschiebung, zum Träger der eigenen zerstörerischen Hassregung. Erst durch diese unbewusste Identifizierung kann das Feindobjekt zur Inkarnation des absolut Bösen erhoben werden. Daher nennt das eine Schülerin von Sigmund Freud, Melanie Klein, nennt diesen Vorgang auch projektive Identifizierung, nicht? Also eine Differenzierung dieses Begriffs, des Abwehrmechanismus, der Projektion, projektive Identifizierung. Als wichtigste Folge dieses Vorgangs entstehen, so der Psychoanalytiker Otto Kernberg, Zitat, gefährliche, vergeltungssüchtige Objekte, gegen die der Projizierende wiederum sich zur Wehr setzen muss. Er muss das Objekt beherrschen und er selbst angreifen, bevor er, wie er fürchtet, vom Objekt überwältigt und zerstört wird. Zitat Ende. Der Antisemit, die Antisemitin, so die einfache, aber klare Zuspitzung dieses Mechanismus durch den Psychoanalytiker Ernst Simmel, der Antisemit muss daher den Juden verfolgen, Zitat, weil er selbst sich einbildet, vom Juden verfolgt zu werden. Unerlässliche Bedingung für eine solche Selbststilisierung als verfolgter Verfolger mittels unbewusster Abwehrmechanismen ist aber letztlich die durch soziale Erosionen und politische Krisen verstärkte und politisch instrumentalisierbare Möglichkeit einer kollektiven Projektion. Individueller seelischer Inhalte auf dafür geeignet erscheinende mit Mitteln einsetzbarer Ideologien nach dem Muster eines paranoiden Wahns gefundener Feindobjekte. Dieser Mechanismus der selbstentlastenden und gruppenstabilisierenden Feindbildung ist in besonderer Weise geeignet, massenpsychologisch ausgeweitet und politisch mittels Suggestion und Propaganda ausgenutzt zu werden. Wie funktioniert das nun genauer? Also wie werden Projektionen jetzt also real? Also wie wird der Feind gefunden? Auf den Ausgangspunkt der nationalsozialistischen Judenfeindschaft bezogen bedeutet das für Horkheimer und Adorno vor allem eines. Auch, Zitat, der faschistische Antisemitismus muss sein Objekt gewissermaßen erst erfinden. Oder in den Worten Jean-Paul Sartres von 1966, Zitat, nicht die Erfahrung schafft den Begriff des Juden, sondern das Vorurteil fälscht die Erfahrung. Wenn es keine Juden gäbe, der Antisemit würde ihn erfinden. Also da stecken zwei Dinge drin, die wichtig sind. Einmal, das Fremde ist insgesamt überhaupt ein Konstrukt. Also das haben wir in dem, was wir Fremdenfeindlichkeit oder Fremdenhass auch nennen. Fremdenhass entsteht dort, wo es eigentlich überhaupt keine Fremden gibt, am besten. Deswegen ist Pegida auch in Dresden entstanden, wo es fast überhaupt keine Muslime gibt. Also kaum Ausländer und noch weniger davon sind muslimisch geprägt. Aber da entsteht es und blüht es. Also diese Angst vor den Invasoren, nicht die alles wegnehmen, die Wohnung, die Arbeit und seit den Kölner Ereignissen in der Silvesternacht 1617 auch die Frauen, die deutschen blonden Frauen natürlich nur. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die besondere Bedeutung, da sage ich noch etwas zu, des Antisemitismus, also der Judenfeindschaft. Warum, also dieses Feindselige, warum die Juden sozusagen zur Inkarnation des absolut Bösen immer wieder herangezogen werden und deswegen eine Sonderstellung einnehmen und nicht einfach nur eine Spielart des gewöhnlichen Rassismus, der Antisemitismus darstellt. Daraus ergeben sich drei sozialpsychologisch relevante Schlussfolgerungen, die jetzt kommen. Da. Erstens, Erst die anschließende Wiederfindung eines äußeren, vermeintlich gefährlichen Feindes, an den sich das innere Bild mitsamt seiner begleitenden Affekte, also Angst, Hass, Wut, heften kann, erst das lässt die Projektion real werden und ermöglicht jene gewaltvorbereitende Affektumwandlung im Dienste der ursprünglich inneren Gefahrenabwehr, die in letzter Konsequenz darauf hinausläuft, Angst in Grausamkeitspotenziale zu verwandeln, so der Hamburger Remsmal, sobald die Möglichkeit besteht, der befürchteten Zerstörung durch Zerstörung des vermeintlich Angsterregenden zuvorzukommen. Da ist wieder der gleiche Mechanismus. Zweitens, trotz einer momentan erfolgreichen Entlastung des Seelenhaushalts ist der Projektionsprozess niemals vollständig zum Abschluss zu bringen. Denn selbst eine Vernichtung des passenden, auf dem Wege der Veräußerlichung gefundenen Feindobjekts können diese innerpsychischen Quellen dieses Vorgangs und die von ihnen kontinuierlich ausgehenden, angstauslösenden Anreize für das Seelenleben nicht beseitigen. Vielleicht liegt hier eine der wichtigsten und psychischen Ursachen für den unerbittlichen Hass und den fanatischen Ausrottungseifer, mit dem der vermeintliche Verfolger selbst, und bei den Juden wissen wir das, bis ins Grab verfolgt wird. Also ich sehe hierin eine der Motive für die jüdischen Grabschändungen auch. Die müssen ja noch, das reicht ja noch nicht mal, sie zu töten. Sie müssen noch sozusagen nach dem Tod auch verfolgt werden. Drittens, und hier nähern wir uns der besonderen Bedeutung, was so ein bisschen mein Fokus ist, der wahrnehmungspsychologischen Annahmen an. Im Zentrum des gesamten Ablaufs dieser projektiven Feindbildung steht eine doppelte Wahrnehmung. Eine anfänglich innere, also unbewusste Wahrnehmung, man nimmt Tendenzen, ankommende Impulse und so weiter, Wünsche, Hoffnungen, Ängste und so weiter, die ausgelöst werden, von innen wahr, vom Bewusstsein nicht zugelassen und verarbeitete Wahrnehmung, die wird gleichsam in eine äußere, zerstörungsbereiten, hassentbindende Wahrnehmung transformiert. Auch dazu hat Freud sich einmal geäußert, als er geschrieben hat, Zitat, eine innere Wahrnehmung wird unterdrückt und zum Ersatz für sie kommt ihr Inhalt, nachdem er eine gewisse Entstellung erfahren hat, als Wahrnehmung von außen zum Bewusstsein. Deswegen ist es auch nicht wegen dieser Entstellung, nicht eins zu eins zurückzuführen und zu erkennen. Deswegen können wir auch nicht genau sagen, wovor haben eigentlich die Leute, die bei Pegida sich beteiligen, Angst. Ich weiß nur, dass wir immer zuvor schnell immer sagen, wir müssen die Ängste der Bevölkerung ernst nehmen. Um welche Ängste geht es dabei eigentlich? Wir wissen es nicht genau, welche Ängste und was die Quellen dieser Ängste sind. Ja? Aber es sind alle möglichen Ängste, aber in erster Linie nicht die Ängste vor Moslem, vor Muslimen und die Ängste vor Fremden. Eine solche Umwandlung kann, begleitet von typischen Wahrnehmungsstörungen, Verzerrungen bis zum fast vollständigen Austausch von Innen- und Außenwelt führen. Und wenn das passiert, dann zählt das zu den Hauptkennzeichen einer Psychose. Also wirklich einer echten Krankheit. Und insbesondere, wenn die Abwehr gegen konstruierte Bedrohungen im Mittelpunkt steht, zu den paranoiden Wahnkrankheiten. Sigmund Freud hat die Projektion daher ursprünglich als typischen Abwehrvorgang der Paranoia behandelt, sieht ihre Wirkung aber auch in verschiedenen kulturellen Erscheinungen wie dem Aberglauben, der Mythologie oder dem Animismus und siedelt ihre Wurzeln schließlich auch im normalen Seelenleben und seinen lebensgeschichtlich frühesten Äußerungsformen an. Bei der Projektion handelt es sich demnach um einen ganz bestimmten Wahrnehmungstypus im Umgang mit sich und der Welt, mit dem eigenen und dem Fremden. Ein Typus, dem nach Auffassung Freuds ein regelmäßiger Anteil an unserer Einstellung zur Außenwelt zugewiesen ist. Das heißt, die menschliche Neigung, Zitat, die Ursachen gewisser Sinnesempfindungen nicht in uns selbst zu suchen, sondern sie nach außen zu verlegen, Freud, ist für ihn ein normaler seelischer Vorgang. Also die so handeln, sind nicht verrückt, sind keine Paranoiker, sind keine im klinischen Sinn, im psychiatrisch auffälligen Sinn, Wahnkranke. In gewissem Sinn, so heißt es ganz ähnlich, in der Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer, Zitat, ist alles Wahrnehmen projizieren. Wobei Horkheimer und Adorno hier eine normale, eine bewusstseinsfähige oder bewusste sogar, durch Reflexion überprüfbare, im günstigsten Fall sich mimetisch, also angleichend der Umwelt und dem anderen ähnlich machende Projektion von einer pathischen, einer falschen und unkorrigierbaren, wie ich schon erwähnt habe, abgrenzen, die analog ähnlich wie eine paranoide Wahnkrankheit Erkrankung auf ein gestörtes Verhältnis zwischen Subjekt und Außenwelt verweist. Diese Störung äußert sich vor allem, so noch einmal Adorno Horkheimer, in der mangelnden Unterscheidung des Subjekts zwischen dem eigenen und dem fremden Anteil am projizierten Material. Zitat Ende. Die pathische Projektion ist folglich starr. Er sagt nicht pathologische Projektion, er sagt pathisch. Das ist ein Unterschied. Die pathische Projektion ist folglich starr, unerbittlich und neigt zu jenem Nicht-Aufhören-Können, das für Adorno nicht nur das bloße Meinen, also ich meine ja bloß, man muss mal seine Meinung sagen dürfen, nicht? Es muss doch endlich mal wieder möglich sein, auch ein Tabu zu durchbrechen und so weiter, ewig wiederholend, sondern auch die latente Bereitschaft zum Losschlagen kennzeichnet. Dieses Potenzial ähnelt einer Wahnbildung, kann aber im kollektiven Maßstab erst dann manifest werden und ausbrechen, wenn es politisch gelingt, so noch einmal Adorno, das im Individuum vergrabene subjektive Unheil mit dem sichtbaren Objektiven, letztlich dem gesellschaftlichen Zustand, zu einer explosiven Mischung zu integrieren. Wie aber funktioniert beim Antisemitismus, dem Prototyp einer solchen kollektiven Wahnbildung, der Sprung von der innerseelischen Erfindung zur anschließenden realen Wiederfindung des Feindobjekts mittels dieser projektiven Wahrnehmung? Wie kommt der angstauslösende Eindruck der ewigen und grundlegenden Fremdheit der Juden zustande, also dieser Eindruck? Und welche Rolle spielt hier der verbreitete Aberglaube an ihre geheimnisvolle Andersheit? Dann komme ich zu dem zweiten Punkt, wahrnehmungspsychologische Grundlagen. Also jetzt wird es ein bisschen scheußlich, aber es ist lehrreich. Also scheußlich war es für mich eher, weil ich musste das halt einfach lesen und durcharbeiten, in Anführungszeichen. In Mein Kampf beschreibt Hitler seine Erweckung vom, Zitat, schwächlichen Weltbürger zum fanatischen Antisemiten, so nennt er das selber. Während seiner sogenannten Wiener Lehr- und Leidensjahre von 1908 bis 1913, also unmittelbar vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Diese Erweckungsgeschichte ist nachträglich zweifellos aus propagandistischen Gründen konstruiert, aber aufgrund der verwendeten Stilmittel der Erzählung genau deshalb aufschlussreich für unsere Diskussion. Hitler schildert hier ein erstes Schlüsselerlebnis, als er angeblich beginnt, mit offenen Augen durch Wien zu wandeln. Zitat: Als ich einmal so durch die innere Stadt strich, stieß ich plötzlich auf eine Erscheinung in langem Kaftan mit schwarzen Locken. Ist das auch ein Jude? War mein erster Gedanke. So sahen sie freilich in Linz, wo er vorher war, nicht aus. Ich beobachtete den Mann verstohlen und vorsichtig, allein je länger ich in dieses fremde Gesicht starrte und forschend Zug um Zug prüfte, umso mehr wandelte sich in meinem Gehirn die erste Frage zu einer anderen Frage. Ist dies auch ein Deutscher? Diese Begegnung wird von Hitler an den Beginn seiner angeblich größten inneren Umwälzung gestellt. Sein Befremden erscheint als direktes Ergebnis seiner Wahrnehmung und der Überlegungen, die er dabei anstellt. In Wirklichkeit aber handelt es sich um den Versuch, die Kette von Ursache und Wirkung zu verkehren und einen für den Leser nachspürbaren Weg einer befreienden Erkenntnis zu konstruieren, bei dem der Einfluss seiner rassistischen Einstellungen und der in ihr verdichteten Mischung aus projektionsbereitem Affekt und demagogischem Kalkül verschleiert werden soll. Die Lektüre einschlägiger, wie er es nannte, dann Aufklärungsbücher und Zeitschriften, also das waren dann damals die Alldeutschen, die Deutschnationalen und die Antisemiten, List, Liebenfels, Pichel und so weiter, über die sogenannte Judenfrage. Im Anschluss an diese erste irritierende Wahrnehmung scheint Hitler endgültig die Augen geöffnet zu haben. Besonders beeindruckt war er von dem damaligen Wiener Bürgermeister Lüger oder Lueger, ich sage immer Lüger, ich weiß gar nicht, wie er wirklich ausgesprochen wird. Dem größten deutschen Bürgermeister aller Zeiten, schreibt Hitler. Also einer der größten antisemitischen Bürgermeister aller Zeiten. Und er verliert jeglichen Zweifel daran, dass es sich bei den Juden eben nicht um Deutsche mit einer besonderen Konfession, sondern um ein Volk für sich handeln müsse. Auf einmal, nachdem er nun beginnt, den Fokus seiner Aufmerksamkeit auf die Juden, also exklusiv, das war der Auslöser, die sogenannten orthodoxen Juden oder bestimmte Gruppen von ihnen, und ihr äußeres Erscheinungsbild zu lenken, seit diesem Zeitpunkt sieht er Wien in einem völlig anderen Licht. Zitat: Wo immer ich ging, sah ich nun Juden. Und je mehr ich sah, umso schärfer sonderten sie sich für das Auge von den anderen Menschen ab. Besonders die innere Stadt und die Bezirke nördlich des Donaukanals wimmelten von einem Volke, das schon äußerlich eine Ähnlichkeit mit dem Deutschen nicht mehr besaß. Erst dieser neue Blick öffnete für Hitler angeblich das Tor zur sicheren Erkenntnis des wahren Wesens der Juden und ihrer Verantwortung an nahezu allen Übeln, von denen nicht nur das deutsche Volk und die arische Rasse, sondern die gesamte Menschheit heimgesucht wurde, werden sollte. Als Schmarotzer und Parasiten würden sie ihre Wirtsvölker durch ihren intellektuellen Einfluss, durch ihr Kapital und die von ihnen dominierte Börse, durch Demokratie und Pazifismus, durch die moderne Kunst und selbstverständlich auch durch die Pornografie aussaugen und damit versuchen, die rassischen Grundlagen vor allem des unterjochten deutschen Volkes für immer zu verderben. Wir sehen darin ein Argumentationsmuster, ein Narrativ, was ganz stark diesem Umvolkungsargument, was wir heute haben in der neuen Rechten, nicht der große Bevölkerungsaustausch haben. Und bei dem Attentäter in Halle ist es ja interessant, dass er das aufgegriffen hat, nicht dieses Argument vom Bevölkerungsaustausch. Also interessant, dass der Feminismus daran schuld ist. Der Feminismus sorgt dafür, dass die deutschen Frauen kaum noch Kinder gebären, führt dazu, dass inflationär einbrechende Horden von wilden muslimischen Familien, die Kinder kriegen wie Karnickel offensichtlich, so langsam zu dieser Umvolkung führen. Und interessant für ihn ist, und wer dahinter steht, das ist Soros und die allmächtige jüdische Finanzmafia, die Wall Street beherrscht. Also die Juden stehen hinter diesem ganzen Szenario dann. Also sie sind für alles das gleiche Narrativ. Nicht? Die Juden sind für alle Schlechte der Welt verantwortlich. Selbst, kommen wir noch einmal zurück auf meinen Kampf, selbst den Neger, wie es damals hieß, selbst den Neger hätten die Juden, so Hitlers völkische Untergangsvision, zum Zwecke der Bastardisierung der weißen Rasse an den Rhein gebracht und ihm das deutsche Weib hingeworfen, während der schwarzhaarige Judenjunge stundenlang satanische Freude auf seinem Gesicht auf das ahnungslose Mädchen lauert, dass er mit seinem Blute schändet und so weiter. Dann geht das dann immer, dann geht's so richtig los. Ne? Also dann kommen diese rassistischen und sexistischen, nicht beides, Fantasien zum Ausdruck, explosionsartig. Am Endpunkt dieser paranoiden, gleichzeitig antisemitischen und ebenfalls antifeministischen Erweckungsgeschichte taucht schließlich jene Überzeugung auf, die das Bild vom nationalen und völkischen Notstand perfekt abzurunden schien. Nämlich das Konstrukt von der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung. Indem ich, Zitat, den Juden als Führer der Sozialdemokratie erkannte, begann es mir wie Schuppen vor den Augen zu fallen. Ein langer innerer Seelenkampf fand damit seinen Abschluss. Die Resultate dieser durch subjektive Umdeutungen verfälschten und verfälschenden Wahrnehmungsprozesse sind resistent gegenüber neuen Erfahrungen. Das ist wichtig und gehört zu dieser sogenannten pathischen Projektion. Die Unfähigkeit, eigentlich neue Erfahrungen zu machen oder neue Erfahrungen zuzulassen, überhaupt Erfahrungen zu machen und sich dagegen zu wehren. Erfahrungen, die sich nun kaum anders als Stereotyp in der einmal erworbenen Weise verarbeiten lassen. Selektion, Leugnung, Umdeutung. Zu den wichtigsten Merkmalen dieses Wahrnehmungstypus gehört die Gleichförmigkeit der wahrgenommenen Inhalte, die als vorgängig definierten Anschauungsbilder nach außen projiziert und in der Wirklichkeit dann lokalisiert werden. Das weist auf einen allgemeingültigen Mechanismus hin, an der an jeder Vorurteilsbildung beteiligt ist. Noch einmal Peter Brückner, Zitat, wir definieren, ehe wir sehen, und wir sehen nicht, ehe wir definieren. Mit dieser sinnlichen Veranschaulichung von innen heraus, der Beeinflussung durch hohe Emotions- und Affektanteile sowie der Unkorrigierbarkeit der einmal gewonnenen Bilder und der daran entzündeten Urteile zeigt auch dieses Wahrnehmungsmuster eine deutliche Nähe zum Wahn. Und zwar auch hier in Hitlers inszenierten Wechselspiel von Wahrnehmung und Erkenntnis zum paranoiden Verschwörungswahn. Hitlers scheinbar, ich komme da nochmal drauf zurück, nicht, weil diese Wahrnehmungsmuster wieder salonfähig wird bei uns in der sogenannten postfaktischen Wahrnehmung. Hitlers scheinbar objektiver Blick und seine urplötzliche Erkenntnis des wahren Wesens der Juden eröffnen eine anscheinend völlig neue Sicht auf die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft. Zitat, Kraft der neu gewonnenen Erkenntnis kann Hitler nämlich schlagartig die gesamte Weltgeschichte auf ihr eigentliches Geschehen hindurchblicken und findet so Rassenkampf statt Klassenkampf, jüdisch-plutokratische Verschwörung statt Frieden und Völkerbund, Schacher- und Geldmacherei statt ritterlichem Kampf in den grausigen Kriegsbildern des Ersten Weltkriegs. So schrieb es der Diskurstheoretiker Reimer Zorns. Und das ist jetzt diese Ansteckungsfunktion. Wenn das alle genauso sehen würden, so die unterschwellige Botschaft von Hitlers Erleuchtungsbericht, gelangten auch sie zu jener tieferen Wahrheit, die jeglicher Projektion zum Zwecke der Selbstreinigung Tür und Tor öffnet und von der Auseinandersetzung mit den eigenen Unzulänglichkeiten und denen der gesellschaftlichen Einrichtungen auf scheinbar wundersame Weise befreit. Hier handelt es sich aber nicht allein um die geschickte Propagierung einer Herrenrasse-Ideologie, in der sich alle bisher aufgeführten Elemente eines paranoiden Wahns wiederfinden lassen, also innere Angstabwehr, projektive Feindbildkonstruktion, unbewusste Identifizierung des Feindbildes mit den eigenen negativen Vorstellungen und Ängsten, nach außen gerichteter, zerstörungsbereiteter Hass und so weiter. Und sich das alles im widersprüchlichen Bild des Juden verdichtet. Im Kern des antisemitischen Verschwörungswahns steht in erster Linie der aus Angst umgewandelte Affekt des Hasses, der auf einen einzigen Wunsch zurückgeführt werden kann. Auf den Wunsch, alles Störende, genauer, alles als störend erlebte, Differente, Unterschiedene, Unterschiedliche, selbst das ursprünglich Ersehnte, aber nie Erreichte, aus dem Weg zu räumen. Hassgefühle können nach dieser Logik letztlich nur durch die Zerstörung des als Bedrohung konstruierten, angstauslösenden Objekts befriedigt werden. Diese objektgerichtete Destruktivität steht am Ende des Prozesses der pathischen Projektion. Eine der wichtigsten Voraussetzungen dieses Prozesses aber ist, dass die Realität der durch unbewusste Fantasien und Affekte verfälschenden Wahrnehmung entsprechen muss, beziehungsweise, wenn sie nicht vorhanden ist, entsprechend gemacht werden muss. Die auf Verführung und Ansteckung zielende Wirkung von Hitlers Erweckungsgeschichte für das breite Volk, dessen Aufnahmefähigkeit nach seiner Überzeugung übrigens nun mal eine begrenzte sei, besteht in der Suggestion, wer so wahrnehme wie er, müsse zwangsläufig zur gleichen Erkenntnis kommen und wer so denke und urteile wie er, gelange automatisch zur gleichen, sich immer wieder bestätigenden Wahrnehmung. Der erste grundlegende Schritt zur wehrhaften Volksgemeinschaft im NS lag somit vor allem in dem Versuch, einer kollektiven Angleichung der Wahrnehmungsorganisation nach dem Muster einer manichäistischen Aufteilung der Welt in Gut und Böse. Also die ganz klare Aufteilung in Oben und Unten, in Schwarz und Weiß, in Gut und Böse, in Freund und Feind. Zur Idee und zur Konstitution der NS-Volksgemeinschaft gehört die Ausmerzung von Differenzen, die wegen der Unfähigkeit gehasst werden, innen wie außen. Ambivalenzen, Unterschiedlichkeiten, Widersprüche und Uneindeutigkeiten zu ertragen und auszuhalten. Differenzen, die nicht an sozialen Gegensätzen und Ungleichheiten mehr, sondern am Bild des Juden als Repräsentanten des anderen schlechthin festgemacht wurden. Aus diesem Grund ist die politische Wahrnehmungssteuerung so ungemein wichtig gewesen und ist sie auch heute immer noch, um populistisch Ressentiments zu steuern und in eine konformistische Rebellion einmünden zu lassen. Wahrnehmungspsychologisch gesehen ist für den Antisemitismus aber der Weg, die Juden nicht nur als eine Minorität, sondern als Gegenrasse, als negatives Prinzip, als solches zu stigmatisieren und zu verfolgen, zwangsläufig an die Definition von Merkmalen gebunden, an dem man die Juden unverwechselbar äußerlich auch erkennen muss, weil sonst funktioniert dieser ganze Mist nicht. Die Wahrnehmung der Juden soll mit dem Denken über die Juden und schließlich dem Abscheu ihnen gegenüber zur Deckung gebracht werden. Und dennoch, selbst eine unauslöschliche Verknüpfung von sinnlichen Anschauungsbildern mit negativen Affekten wie Angst, Abscheu, Hass und Ekel unter rassistischen Vorzeichen scheint noch keine Garantie für das erwünschte Wahrnehmungsbild und seine Bestätigung zu bieten. So hat etwa Goebbels 1938 sein Plädoyer »Juden, das Betreten deutscher Wälder« und wegen ihrer ja bekannten aufreizenden Gewohnheit, sich stänkernd neben deutsche Mütter zu setzen, die Benutzung deutscher Parkbänke zu verbieten, mit der Unmöglichkeit begründet, Juden immer und überall eindeutig als Juden zu erkennen. Denn, so seine irritierende Feststellung, Zitat, es gibt Juden, die gar nicht so jüdisch aussehen. Und das ist natürlich ein Zeichen ihrer besonderen Niederträchtigkeit. Nur wie bringt man das den Menschen, und auch in dem Fall jetzt, da komme ich jetzt drauf, den Kindern bei? Denn auch und gerade bei Kindern, die in besonderer Weise für die Externalisierung, Projektion und Wiedererkennung eines angeblich Bösen in der Außenwelt noch zugänglich sind, muss pädagogisch in die Wahrnehmungsorganisation eingegriffen werden, soll der erkennende Blick auf die Juden geschärft werden, denn, so Tim Darmstädter, der Krieg gegen das menschliche Leben beginnt mit der Bemächtigung der Wahrnehmung. Das ist ein Bild aus dem Giftpilz rechts, auf den ich jetzt noch eingehen werde, das Kinderbuch. So behandelt der Giftpilz, einen hohen Auflagen erscheinendes NS-Aufklärungsbuch aus dem Stürmer Verlag für Kinder, kaum mehr die bereits als entschieden geltende Frage, was ein Jude, der als Einzelner eine ganze Familie, ein Dorf oder ein ganzes Volk vernichten könne, eigentlich ist, also das Fliegenpilzbeispiel, sondern hauptsächlich die, an welchen äußeren Merkmalen man ihn erkennen könne. Denn, Zitat, auf der einen Seite, wie die Giftpilze oft schwer von den guten Pilzen zu unterscheiden sind, so ist es oft sehr schwer, die Juden als Gauner und Verbrecher zu erkennen. Aber auch die pädagogische Unterweisung in gut aufpassen und genau hinschauen erzeugt noch keine verlässliche Sicherheit, Juden von Nichtjuden eindeutig unterscheiden zu können, da nicht jeder Jude über die typischen äußeren Kennzeichen seiner Rasse, sogenannte Sechsernase, wulstige Lippen, stechender Blick, krumme kurze Beine, dunkle Negerhaare, scharfer Geruch und so weiter, das sind alles Zitate aus dem Buch, verfügt. Und so heißt es schließlich ähnlich warnend wie bei Goebbels Zitat, es kommt vor, dass mancher Jude auf den ersten Blick überhaupt nicht als Jude zu erkennen ist. Mitunter gibt es sogar, und das ist eben besonders hinterhältig, Juden mit blonden Haaren. Erst das zwischen 1938 und 1942 eingeführte umfassende Kennzeichnungssystem für alle Juden, die Markierung von Personaldokumenten, Lebensmittelkarten und Wohnungen, die Pflicht zur einheitlichen Zweitnamensgebung Israel und Sarah, die Einführung des obligatorischen gelben Judensterns und schließlich sogar, wenn man zuspitzt, die eintätowierten Häftlingsnummern, schien dieses äußere Identifizierungsproblem lösen zu können. Mit diesem bürokratischen Schritt einer quasi negativen Uniformierung der Juden wird gleichsam psychologisch eine der letzten Voraussetzungen ihrer Ausrottung geschaffen. Die endgültige Pervertierung des mimetischen Blicks durch die reale und symbolische Dehumanisierung der Juden. Die mit den antisemitischen Stereotypen von niederen Tieren oder auszurottenden Krankheitserregern bereits längst vorgenommene Entmenschlichung des jüdischen Feindobjekts wird mit diesem steuernden Eingriff in die konfektionierte Wahrnehmungsorganisation gleichsam vollendet. Für Adorno ist, Zitat, der gesellschaftliche Schematismus der Wahrnehmung bei den Antisemiten so geartet, dass sie die Juden überhaupt nicht als Menschen sehen. Eine derartige Dehumanisierung enthält aber bereits den Schlüssel zum Pogrom. Denn die Entrüstung über begangene Grausamkeiten wird umso geringer, je unähnlicher die Betroffenen den normalen Lesern sind. Wie aber, so ist an dieser Stelle zu fragen, hängen Wahrnehmung und Affekt als innerseelische Auslöser der Gewaltbereitschaft von Antisemiten miteinander zusammen? Die psychischen Wurzeln der mörderischen Feindbildkonstruktion durch projektive Wahrnehmungsverzerrung liegen, wie mehrfach betont, in einem objektgerichteten und in zerstörungsbereiten Hass umgewandelten Angstpotenzial. Jetzt greife ich die Frage nochmal auf, die ich schon angeschnitten habe. Wovor aber hat der Antisemit, die Antisemitin eigentlich Angst? Und ist diese Angst nicht doch ein Stück weit Realangst und damit der Niederschlag einer echten Wahrnehmung im seelischen Affekthaushalt? Also muss an denen nicht irgendwas dran sein, dass es immer wieder zu diesen negativen Urteilen kommt? Für Jean-Paul Sartre steht der Affekt der Angst als Vorstufe des Hasses im Zentrum seiner phänomenologischen Untersuchung des Antisemitismus. Der Antisemit ist auch für ihn, Zitat, ein Mensch, der Angst hat. Aber er hat gerade keine Angst vor den Juden, sondern vielmehr Angst, Zitat, vor sich selbst, vor seiner Willensfreiheit, seinen Instinkten, seiner Verantwortung, vor der Einsamkeit und vor jedweder Veränderung, vor der Welt und den Menschen, vor allem, außer vor den Juden. Im Grunde argumentiert Sartre hier ähnlich wie Horkheimer und Adorno, wenn er als Hauptmotiv des projektiven Judenhasses die Verweigerung einer Auseinandersetzung mit den Zumutungen der gesellschaftlichen Wirklichkeit anführt. Wenn es eine Realangst gibt, dann ist sie hierin verwurzelt. Noch einmal Sartre. Der Antisemit fürchtet sich vor der Erkenntnis, dass die Welt schlecht sei. Denn in diesem Falle müsste man erfinden, verbessern. Und der Mensch wäre wieder der Herr seines Schicksals mit einer beängstigenden, unaufhörlichen Verantwortung. Darum, so seine Fassung des antijüdischen Drahtziehermodells, darum sieht er im Juden das Grundübel der Welt. Eben an die Stelle des Aushandelns sozialer Interessenkonflikte tritt die Beseitigung des Schadens, den angeblich ein böser Geist der Gesellschaft zufügt, durch die Vernichtung des Bösen und seiner Repräsentanten. Dieser Mechanismus aber, so noch einmal Horkheimer und Adorno, bedarf der Juden als einer aus historischen Gründen in besonderer Weise prädestinierten, absoluten Projektionsfläche. Das Ziel der politisch-demagogischen Steuerung der individuellen Wahrnehmungsbereitschaft und ihre Überführung in eine kollektive ist somit die Umwandlung der möglichen Erkenntnis der gesellschaftlichen Vermitteltheit von Angst in ein reflexhaftes Denken und Handeln, das scheinbar physikalischen Gesetzen gehorcht, also Reizreaktionsmechanismen, unterworfen bleibt. Hat sich der Hass erst einmal fest und magnetisch an das Bild der Juden gebunden. Schon an der Gestalt des Juden und ihrer bloßen Wahrnehmung sollen sich automatisch Abscheu, Hass und destruktive Impulse entzünden. Am Ende dieses komplexen projektiven Wahrnehmungsvorgangs steht für Adorno und Horkheimer schließlich der Sprung von der Stigmatisierung zur Auslöschung. Zitat, dass einer Jude heißt, wirkt es die Aufforderung, ihn zuzurichten, bis er dem Bilde gleicht. Die psychischen Wurzeln dieses zerstörerischen Prozesses liegen im Bereich des Normalen, aber die weiteren Wege und Mechanismen der politisch gesteuerten, kollektiven antisemitischen Feindbildkonstruktion folgen dem Muster eines Wahns. Der Hass auf Fremde, bei gleichzeitiger Selbstdefinition durch die Zugehörigkeit zu einer überlegenen Rasse, Gruppe und Nation, trägt in seiner Primitivität wahnhafte Züge, also auch Größenfantasien dabei, nicht? Ein Patient, der später dann in der Praxis von Alexander Mitscherlich, dem bekannten Sozialpsychologen und Psychoanalytiker, auftauchte, der Nazi war, das war auch klar. Von dem hat er geschrieben, und in dem Buch, was er mit seiner Frau zusammengeschrieben hat, Die Unfähigkeit zu trauern, glaube ich, von ihm geschrieben, diesen Ausspruch in der Therapie bei ihm, also deswegen irgendwelche anderen Probleme dann bei ihm in der Therapie aufgetaucht. Und im Rückblick auf die NS-Zeit hat er gesagt, es war herrlich, zu einem Volk der Auserwählten gehört zu haben. Das ist kollektiver Narzissmus. Also das ganze individuelle Leben und die ganzen Sorgen und die ganzen Ärger, die man hat, alles ist vergessen, wenn man aufgehoben ist, kollektiv, in dieser kollektiven Form von Einzigartigkeit und von Größe. Also Herrenrasse, Herrenmenschentum. Also dahinter stehen dann diffuse Ängste und Wahrnehmungsverzerrungen, die bis zum Realitätsverlust reichen können, das haben wir schon gehört. Das innere Bild des Fremden entsteht nach dem Muster eines verfolgenden, frühen und nun nach außen verlagerten, unassimilierten Introjekts. Also das Gegenteil vom Projekt, nicht? Also etwas, was introjiziert wird, wird jetzt sozusagen nicht assimiliert und wird jetzt nach außen geschleudert. Das im Innern abgespalten und als fremd und bedrohlich empfundene eigene wird, wie gesehen, auf äußere Feinde verschoben, projiziert und stellvertretend an ihnen verfolgt. Zusammengefasst, Projektion heißt, so noch einmal Adorno und Horkheimer, dass, Zitat, Regungen, die vom Subjekt als dessen eigene nicht durchgelassen werden und ihm doch eigen sind, dem Objekt zugeschrieben werden, dem prospektiven, dem zukünftigen Opfer. Aber erst die projektive Identifizierung der ausgesuchten Opfer mit dem eigenen Hass gibt sich schließlich der Vernichtung preis und man wird seinen Hass aber eigentlich nie los. Können Sie noch ein bisschen? Oder Sie müssen sagen, also kommt der letzte Teil. Die normalisierende Funktion eines kollektiven Wahns, das hängt ein bisschen damit zusammen, Sie hatten daran erinnert, dass ich mich auch viel mit NS-Tätern beschäftigt habe, und zwar in einer Zeit damit angefangen, als die Diskussion, ausgelöst in den 90er Jahren durch insbesondere Browning und vor allen Dingen durch den, wie hieß denn das berühmte Täterbuch? Die Deutschen waren alle fanatische Antisemiten. Browning war der Historiker. Die Goldhagen-Debatte, die Frage nach der Normalität der Täter. Nicht, sind das alles wirre Wirrköpfe gewesen? Sind die alle verrückt gewesen? Sind die alle fanatische Antisemiten gewesen? Diese Diskussion ist in den 90er Jahren und Anfang der 2000er sehr intensiv geführt worden, auch in der Sozialpsychologie. Greifen wir die verbreitete, aber kaum systematisch überprüfte Kennzeichnung des Antisemitismus noch einmal als kollektiven Wahn oder als soziale Geisteskrankheit auf und nehmen Sie bei aller Vorsicht und Vorbehalten gegenüber einer sozialpsychologischen Anwendung ursprünglich klinischer Kategorien ernst, ergibt ein erster Vergleich mit den echten, mit den klinischen Wahnkrankheiten erstaunlich Übereinstimmung. Am Antisemitismus lassen sich phänomenologisch nahezu alle Kriterien eines psychiatrisch definierten Wahns, und zwar insbesondere eben einer paranoiden Psychose, erkennen. Weshalb es grundsätzlich legitim erscheint, mit den Psychoanalytikern Robert Welder und Ernst Simmel vom Antisemitismus als einer kollektiven oder einer Massenpsychose zu sprechen. Erstens, der Wahn entsteht in Zeiten angstauslösender innerer und äußerer Krisen und besteht in einem regressiven Rückgriff auf ganz primitive manichäistische Vorstellungen in Gut und Böse und auf damit verbundene frühe Abwehrmechanismen wie Spaltung, Introjektion und Projektion. Innerpsychische Angstquellen werden externalisiert und verfremdet. Diese frühen Quellen, über die verfügen wir alle, die haben wir alle mal gehabt. Wir haben alle mal die Welt in den ersten Lebensmonaten, also so die psychoanalytische Entwicklungserkenntnis oder Entwicklungspsychologie, haben wir auf Teufel komm raus introjiziert und projiziert. Und zwar aus einem bestimmten Grund, weil alle anflutenden Reize unangenehme Reize sind. Das Subjekt oder das Individuum, das der Säugling, ist noch überhaupt noch nicht so weit, dass er innen und außen unterscheiden kann. Und nimmt folgenden Trick, um die Reize von sich fernzuhalten. Er behandelt alle unangenehmen Reize, als wären es Reize, die von außen kommen. Und alle angenehmen Reize behandelt er so, als würden sie von innen kommen. Also das ist der Grundmechanismus, Introjektion, Projektion. Deswegen kommt auch der Hass und diese unheimliche Aggression. Also Freud spitzt das zu und sagt, der Hass ist sogar älter als die Liebe. Erst wenn die ersten Bezugspersonen, in der Regel bei uns ja die Mutter oder auch Väter inzwischen, mehr und mehr, Gott sei Dank, das überstehen können, können sie auch Objekte der Liebe werden. Weil man kann da große Fehler machen, mit einer Gegenaggression antworten. Also es gibt ja viele Eltern, die verstehen nicht, warum hasst mich dieses Kind? Ich reiß mir den Arsch auf, mache alles. Und dann auf einmal hat es eine unglaubliche Wut, ne? die Kleinkinder entwickeln können, wo man denkt, da gibt es doch überhaupt keinen Anlass für. Und das ist möglicherweise Ausfluss also aus diesem Mechanismus heraus. Der wird, das verkürze ich jetzt einfach, so einigermaßen human und sozialverträglich zivilisiert oder überwunden. Aber wir sind alle nicht gefeit davor, in bestimmten Krisenzeiten auf diesen Mechanismus zurückzugreifen. Wir werden ihn nie vollständig los. Das ist sozusagen die innerpsychische, nicht entgegenkommende Bereitschaft, die da ist. Das heißt aber nicht umgedreht, dass man aus dieser ursprünglichen Disposition heraus jetzt Antisemitismus erklären darf oder Terrorismus sogar. Zweitens, der Wahnkranke versucht, also nochmal dieser Vergleich, wo gibt es die Parallelen? Der Wahnkranke versucht, eine tiefe, narzisstische Kluft innerhalb des Subjekts und zwischen Subjekt und Außenwelt zu füllen. Also der Wahn ist nicht ein Ausdruck seiner Krankheit, sondern der Wahn, den er konstruiert und der sich immer mehr perfektioniert, ist eigentlich verzweifelter Versuch seiner Heilung. Also Ordnung da reinzubringen. Das ist natürlich völlig missraten. Also verrückt ein Stück weit, nicht? Daneben, dann aus der Welt, weil er daraus fällt und so. Sein Wahnsystem dient nach einem treffenden Ausdruck des Psychiaters Erich Wolff unbewusst dem Ziel, als eine Realitätsplombe die zerfallene Welt neu aufzubauen, um einen kompletten Zusammenbruch des Ichs zu verhindern. Noch einmal, das bedeutet nach Freud, der Wahn ist nicht die Krankheit, sondern stellt einen, wenn auch misslungenen, Restitutions-, Heilungsversuch dar. Drittens, mit der Wahnbildung gehen regelmäßig starke, die eigene Schwäche und die dahinterliegende narzisstische Störung kompensierende Größenfantasien einher, deren mögliche Wurzeln auch in frühkindlichen Allmachtsfantasien liegen. Für Freud ist es eine Tatsache, dass ein Zusatz von Größenwahn, insbesondere bei den meisten Formen paranoischer Erkrankungen, zu konstatieren sei. Die unerlässliche Bedingung und Begleiterscheinung der megalomanen, also größenwahnsinnigen Aufwertung des eigenen Selbst oder der eigenen Gruppe, aber ist die Abwertung und Ausgrenzung des bedrohlich erlebten Fremden. Und das ist ein hochkomplexer Vorgang. Also jetzt hier in dem Warnsystem ist es hochkomplex nochmal, individualpathologisch. Es ist auch beim Antisemitismus und bei allen Formen von Rassismus ein sehr komplexer Vorgang. Und es lässt sich nicht, ich weiß nicht, ob Sie in den letzten Tagen mal diese von Steven Spielberg rausgegebene Serie Warum Hass oder Warum hassen wir gesehen. Mit dieser einfachen Erklärung ist einfach evolutionsbiologischer Rest. Und wir, wenn wir in einer Sippe sind, dann haben wir eben dieses Wir-Gefühl und dieses Nicht-Wir-Gefühl und Dazugehörigkeit. Als wäre das eine vollkommen anthropologische, erklärte Tatsache, die mit dem Zustand der Gesellschaft, mit Politik und mit diesen komplexen Mechanismen überhaupt nichts zu tun hat. Gibt es in der Mediathek, ne, wenn es da. Ich habe es mal auf der Hinfahrt heute, beim Dritten bin ich eingeschlafen. Also weil die Grundargumentation ist irgendwie immer die gleiche. Drittens, das haben wir jetzt mit den Affekten. Viertens, die primitive Weltsicht der vom Wahn Befallenen geht dabei mit erheblichen Wahrnehmungsstörungen einher und wird mit einer subjektiven Gewissheit erlebt, deren Kraft die von normalen Ideen oder Überzeugungen weit übertrifft. Das Wahnsystem wird zur Obsession. Wenn man also die Gelegenheit gehabt hat, mit einem galoppierenden, also mit jemandem, der, bei dem ein Wahn gerade galoppiert, zu tun zu haben, gehabt zu haben, weiß annäherungsweise, wovon ich hoffe, ich jedenfalls spreche. Fünftens, die Wahnideen bleiben weitgehend unbeeinflussbar durch Erfahrungen und unkorrigierbar durch rationale Aufklärung. Nach Wälder macht vor allem die Beeinträchtigung und das teilweise Versagen der Realitätsfunktion beziehungsweise der Realitätsprüfung, der Fähigkeit, einen Gedanken auf seinen realen Gehalt hin zu prüfen und sich durch Tatsachen korrigieren zu lassen, die Ähnlichkeit zwischen den Massenpsychosen und den echten klinischen Psychosen aus. Das heißt, die Unkorrigierbarkeit scheidet den Wahn vom bloßen Irrtum. Also jetzt nicht von Trump die Rede. Sechstens, der Wahn tendiert dazu, sich immer stärker auszuweiten und zu einem Gedankensystem zu vervollständigen, bis er weitgehend den Charakter eines kompletten Welterklärungsmusters annimmt. Diese Tendenz fügt sich als ideologisches Mittel der rationalisierenden Herrschaftssicherung nahtlos in die Entwicklung und die Strukturen totalitärer politischer Systeme. Also deswegen ist diese Idee mit dem kollektiven Wahn, finde ich, so kostbar, wie es funktioniert. Nach der Logik des paranoiden Massenwahns geht es um die apokalyptische Bedrohung durch dämonische Kräfte, deren gigantische Verschwörung als die Triebkraft der gesamten Geschichte empfunden und dargestellt wird. Und schließlich siebtens, im Falle der Paranoia, also dem Verschwörungs- und Verfolgungswahn, gehen mit der projektiven Konstruktion des Verfolgers feindselige und gewaltbereite Hassgefühle einher. Und es kann zu signifikanten aggressiven Durchbrüchen gegenüber dem vermeintlichen Verfolger kommen. Auch hier gibt es Übereinstimmung zum kollektiven Wahn. Der Abwehrkampf gegen die Gruppe der dämonischen Verschwörer nimmt, wie wir gesehen haben, den Charakter eines Kreuzzugs zur Ausrottung des Bösen an. Für die Faschisten, so Adorno und Horkheimer zu Beginn der Elemente des Antisemitismus, Für die Faschisten sind die Juden nicht eine Minorität, sondern die Gegenrasse, das negative Prinzip als solches. Einmal vom absolut Bösen als absolut Böses gebrandmarkt und damit verbunden, zweitens wahrnehmungspsychologisch erfolgreich dehumanisiert, solle von ihrer Ausrottung das Glück einer rein arischen von allem Fremdvölkischen, und es ging ja nicht nur um die Fremdvölkischen, sondern auch um die Gemeinschaftsfremden, Schmutz gereinigten Welt abhängen. Und auch das ist nicht ohne aktuellen Bezug möglich, diese Dehumanisierung. Also der Dreck muss weg. Wenn Sie sich noch erinnern an diese Demos, die vor einigen Jahren, 2015, zu einem anlässlich eines geplanten Asylbewerberheims in Freital, da wurden diese Plakate gehalten. Der Dreck muss weg. Also Geflüchtete sind ein zu beseitigendes Müllproblem und nichts weiter. Und dreckig. Und dann kam noch andere, nicht? Dann bekannt. Ungeziefer, Flutseuche, Kriminalität fallen dann ein. Kaczynski war auch, nicht? Cholera auf griechischen Inseln, Ruhr in Wien, alle Arten von Bakterien, Parasiten und so weiter. Und dann diese logische, diese logischen Gedankenfehler sozusagen deutlich zu machen. Ahmed ist in Deutschland geboren, gleich Deutscher, Zipse, Pferdeschlag geboren, gleich Pferd. Ahmed natürlich auch völlig Stereotyp. dargestellt der Untermensch dabei. Und das andere sind dann aus dem Repertoire der NS-Abbildungen die eigentlichen historischen Vorbilder. Mit dem Psychoanalytiker Bohleber lässt sich hier zusammenfassen, Zitat, Harmonie und Identität sind hier zusammengedacht, begleitet von einer paranoischen Angst, dass Fremdes bedrohlich und wuchernd einfallen könnte, um das Reine zu zerstören. Wobei das Reine eine Mythologie ist, es hat es nie gegeben. Es ging immer darum, das Reine herzustellen. Die Deutsche Volksgemeinschaft hat es im NS nie gegeben, das war ein reines Konstrukt, ein Wunschdenken. Nicht erst müssen diese ganzen Hindernisse beseitigt werden. Sowohl der psychiatrisch auffällige Privatwahn als auch der politische Massenwahn, so lautet die wichtigste Schlussfolgerung, dienen der Reparatur eines beschädigten individuellen und oder kollektiven Narzissmus und die zum Losschlagen bereiten destruktiven Neigungen dem vermeintlichen Selbstschutz, wie wir gesehen haben. Die Verfolgung und Vernichtung des übermächtig gefährlichen Feindes erscheint als putative Notwehrhandlung, die die eigentliche Quelle der darin zum Ausdruck kommenden Zerstörungsbereitschaft bis zur Unkenntlichkeit verschleiert. Aber, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, muss hier noch einmal mit aller Deutlichkeit betont werden. Die objektiven, gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse lassen sich selbstverständlich nicht aus dem Seelenleben der Individuen, der Einzelnen erklären. Und so warnt Adorno als einer der schärfsten Kritiker vereinfachender Psychologisierungen immer wieder davor, den Antisemitismus aus den Deformationen des Einzelnen abzuleiten. Dennoch ist ein Vergleich zwischen der Paranoia und einem Massenwahn wegen der in beiden Phänomenen vorherrschenden Wege und Mechanismen der Abwehr zulässig und für eine Analyse des Antisemitismus, wie ich finde, hilfreich. Auch Adorno weist immer wieder auf den Zusammenhang beider Erscheinungen hin, etwa wenn er schreibt, von kollektiven Wahnvorstellungen wie dem Antisemitismus wird die Pathologie des Einzelnen, der psychisch der Welt nicht mehr gewachsen ist, gewachsen sich zeigt und auf ein scheinhaftes inneres Königreich zurückgeworfen bestätigt. Soll ich jetzt mal Schluss machen? Vielleicht? Also ich habe noch ein bisschen, aber ich kann auch an der Stelle jetzt was überspringen. Vielleicht. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen lang ist. Ja? Dass wir noch ein bisschen Zeit für Diskussionen finden. Ich glaube, die Grundidee ist ja deutlich geworden. Also jetzt vielleicht noch mal einmal zu der Frage mit diesem, zu dieser Warnung vor den unzulässigen Pathologisierungen. Das sind die Simmel, den lasse ich jetzt mal weg. Also, weder die, also Ernst Simmel, das ist ja, den ich jetzt dazwischendurch referieren würde, von Ernst Simmel, einem Psychoanalytiker, der zweite, also ein Freud-Schüler, der sehr viel erstens sich mit Kriegstrauma, also mit traumatisierten Kriegseinsätzen beschäftigt hat, Soldaten beschäftigt hat, im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg auch nochmal, darauf zurückgekommen ist und vor allen Dingen mit dem Thema Antisemitismus. 1944 hat er in San Francisco einen großen Kongress organisiert, wo eine ganze Reihe von Exilgruppen und Exilantinnen beteiligt waren, auch Horkheimer, Adorno, Bernfeld und eine ganze Reihe anderer. Dieser Band ist bei uns erst in den 70er Jahren erschienen, Antisemitismus. Und er warnt darin vor unzulässigen Psychologisierung, obwohl er das selber macht, ein Stück weit. Aber das ist eine andere Geschichte, das lasse ich jetzt mal raus. Weder Simmels Position noch Adornos Sympathien für sie können und dürfen hier missverstanden werden. Der Antisemitismus ist die rationalisierte soziale Form einer Paranoia und lässt sich nicht aus einer Psychopathologie einzelner Individuen ableiten. Im Mittelpunkt von Ernst Simmels Argumentation zum Antisemitismus als Massenwahn steht daher nicht die Genese einer echten Wahnkrankheit, sondern eine mit primitiven Abwehrmechanismen gegen elementare Ängste verbundene Wahnbereitschaft, die zum allgemeinen Bestand individueller und damit zum normalen gehörender Dispositionen gehört. Deren manipulative Erweckung und Kanalisierung durch die totalitäre Politik des NS-Regimes bedeutet also selbstverständlich nicht, dass sich klinisch gesehen alle Deutschen am Vorabend des Faschismus auf dem Weg in die Psychose befunden haben. Die paranoide Volksgemeinschaft ist keine massenhafte Zusammenrottung einzelner Wahnkranker. Sie wird zwar durch die Mobilisierung primitiver, also archaischer, der frühinfantilen, frühen Positionen, wie ich es angedeutet habe, entstammenden seelischen Mechanismen erzeugt, stattet aber die an ihr mit Gewinn Beteiligten, Partizipierenden sogar mit einer gewissen Immunität gegen die Gefahr eines Ausbruchs psychiatrisch auffälliger Krankheiten. Das ist ein Schutzschirm. Der Hass wird durch diese Form der Vergemeinschaftung im Zeichen einer totalitären Ideologie pathologisch und die Wahrnehmung reflexhaft, verschwörungstheoretisch und paranoid. Dazu helfen natürlich die Ideologie, dazu hilft vor allem die Propaganda, dazu helfen auch Theoretiker wie Carl Schmitt, nicht mit seinem Staatskonstrukt. Der Hass wird durch diese Form pathologisch, okay. Und doch kann der Durchschnittsantisemit, so sind wir weiter, gerade durch diesen Vorgang eine relativ gut normale, gut angepasste Persönlichkeit bleiben. Das heißt, er geht seinen Geschäften nach, sorgt für seine Familie und so weiter, doch er hasst die Juden. Und es tut ihm gut zu wissen, dass viele seiner Freunde seine Gefühle teilen. Also das war wichtig auch wegen der Irritation, die ersten Nachkriegsprozesse ausgelöst haben, auch der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, diese Normalität und Durchschnittlichkeit dieser Charaktere, wo man denkt, das müssen Monster sein, das waren keine Monster. Und dann plötzlich haben die auch so Leumundzeugen aufgesucht, nicht? Also eine jüdische Nachbarin, die sie dann auch nicht ins Gas geschickt haben und die dann überlebt hat und die dann erzählt hat, wie humanistisch gesinnt und wie viele von ihm gelernt haben, dass er Chopin spielen kann, mit seinen Schäferhunden so gut umgeht, diese üblichen Klischees, nicht, die so bekannt wurden. Und dieses Erstaunen und Erschrecken darüber auslösen, das müssten noch Monster sein, die zu solchen Taten imstande sind. Sind es nicht. Völlig durchschnittlich, er geht ganz normal seinem Alltag nach und macht, wie Mitscherlich mal gesagt hat, beliefert die Krematorien in den Vernichtungslagern wie ein Supermarktbesitzer die Regale seines Supermarkts. Ob man das allerdings, wie Harald Welzer es getan hat, als Arbeit, als ganz normale Arbeit bezeichnen kann, ist dann, lasse ich mal dahingestellt sein. Das heißt aber auch, mit dieser Aufrechterhaltung ihrer Normalität bleiben alle Exekutoren, Exekutorinnen des unfassbar grausamen und sinnlosen NS-Vernichtungsprozesses, bleiben alle NS-Täterinnen und Täter mit allen Konsequenzen verantwortlich für ihre monströsen Taten. Sie sind eben nicht pathologisch. Sie sind nicht irgendwie nicht Herr ihrer Sinne. Sie sind nicht irgendwie nicht Paranoiker, die irgendwie unter einer Wahnkrankheit leiden und deswegen nicht voll zurechnungsfähig sind. Aus der hier angedeuteten Transformation subjektiver Ängste in eine kollektive Judenfeindschaft ergibt sich schließlich für eine Analyse der nationalsozialistischen Logik der Vernichtung, ist der Antisemitismus erst einmal zu einer Massenpsychose geworden, erlaubt die akzeptierte Freisetzung des ihm innewohnenden Verfolgungs- und Vernichtungspotenzials eine Beteiligung des Einzelnen an Grausamkeiten in einem Ausmaß, dass selbst extreme Gewaltformen vieler echter Krimineller und Psychotiker harmlos erscheinen lässt, ohne dass der einzelne Massenmörder dabei selbst als kriminell gilt oder einer Psychose verfällt. Also da hört der Vergleich sozusagen auf. Also kein Psychotiker, kein Paranoiker, selbst gewalttätige Schizophrene sind zu diesem Massenverbrechen wie normale Menschen imstande. Erst dieser normalisierende Effekt eines kollektiven Wahns macht den Ausbruch eines als völkische Rettungs- und Notwehraktion ausgegebenen Zerstörungspotenzials massenpsychologisch möglich. Adorno Horkheimer noch einmal: Ist alles Grauen der zivilisatorisch erledigten Vorzeit durch Projektion auf die Juden als rationales Interesse rehabilitiert, so gibt es kein Halten mehr. Es kann real vollstreckt werden und die Vollstreckung des Bösen übertrifft noch den bösen Inhalt der Projektion. Der echte Wahnkranke, und das habe ich eben gesagt, macht einen Hauptunterschied aus zum normal pathologischen Antisemiten, hat kaum eine selbstverantwortliche Alternative. Dem gewöhnlichen Paranoiker steht für Adorno und Horkheimer die Wahl des feindlichen Objekts seiner Projektion nicht frei, denn sie gehorcht den Gesetzen seiner Krankheit. Die kollektive Instrumentalisierung des Antisemitismus zur Erzeugung einer kriegs- und vernichtungsbereiten, zumindest aber Krieg und Vernichtung tolerierenden völkischen Gemeinschaft, ist hingegen ein Prozess, in dem der Mechanismus der pathischen Projektion von der Politik systematisch eingesetzt wird. Das heißt, noch einmal Horkheimer Adorno, das Objekt der Krankheit wird realitätsgerecht bestimmt und das Warnsystem zur vernünftigen Norm der Welt gemacht. Das Morden der Nazis geschah im Zeichen einer undefinierten Normalität, in der der Wahn und das Böse vom Charakter des Abweichenden befreit nun zum Gebotenen und schließlich zur alltäglichen Gewohnheit wurde. Und da er jetzt 90 geworden ist, wollen wir ihn auch noch mal kurz zu Wort kommen lassen. Die komplexe Vorbereitung und weit verzweigte Organisation eines kühl kalkulierten Massenmords, schreibt Jürgen Habermas, in den Hunderttausende indirekt ein ganzes Volk verwickelt waren, hat sich ja im Schein der Normalität vollzogen, war auf die Normalität eines hochzivilisierten gesellschaftlichen Verkehrs geradezu angewiesen. Das Ungeheuerliche ist geschehen, ohne den ruhigen Atemzug des Alltags zu unterbrechen. Das aber bedeutet auch, das Absinken in die Barbarei ist faktisch weder ein kollektiver Rückfall in vorzivilisierte Zeiten, noch, wie durch Ernst Simmels Grundannahme einer ursprünglichen Triebwelt voll ungehemmter Zerstörungslust, eine pathologische Regression des Individuums auf eine primitive vor- oder antisoziale Stufe seiner Persönlichkeitsentwicklung, sondern vielmehr die Mobilisierung eines wahnhaften, zum human, spezifisch und gesellschaftlich normalen zählenden Potenzials. Archaische Abwehrmechanismen, also Spaltung, Isolierung, Introjektion, Projektion und so weiter. Projektive Identifizierung. In dieser noch scheinbar paradoxen Bewegung zwischen Normalität und Wahn im Spannungsfeld von Individuum, Politik und Gesellschaft liegt vermutlich einer der Hauptgründe für Adorno, den dafür verantwortlichen psychischen Mechanismen, ich habe es schon erwähnt, als pathisch und gerade eben nicht als pathologisch zu bezeichnen. Der Ausdruck pathisch verweist zwar auch auf den subjektiven Zustand eines allgemeinen Leidens in und an der Gesellschaft hin, ist aber eher im Sinne von Freuds Unbehagen in der Kultur, es nach den Kriterien der psychiatrischen Krankheitslehre zu verstehen. Adorno verwendet diesen Ausdruck als Adjektiv häufig, pathisch, pathische Dummheit, pathischer Narzissmus, pathische Meinung, pathischer Nationalismus und so weiter, wurzelt vermutlich in seiner Rezeption der aristotelischen Wirkungsästhetik der Tragödie. Da wird das nämlich verwendet. Pathisch bezieht sich dort auf Leidenschaftlichkeit und einen Überschwang von Affekten, besonders Furcht und Mitleid, deren künstliche Erweckung und dramaturgische Inszenierung letztendlich zu einer reinigenden Befreiung von ihnen führen soll, die sogenannte Katharsis. Ne, das ist die klassische antike Tragödie, sollte eine kathartische Wirkung entfalten. Als pathisch bezeichnet Adorno jene zeitgemäße Krankheit der Normalen, die das herrschende Allgemeine immer wieder mit den typischen Erscheinungsformen eines Ausfalls der Reflexion sowie einer damit einhergehenden Kälte und Affektlosigkeit im Umgang miteinander hervorbringen. Pathische Gesundheit, auch ein Ausdruck von ihm, ist für Adorno ein zur Norm erhobener Infantilismus in der von der Kulturindustrie geprägten modernen Gesellschaft, der aber im Extremfall einer totalisierenden politischen Vereinnahmung zu einer vorübergehenden Reinigung von Affekten sowohl durch ihre Transformation in scheinbare Gefühlskälte, aber auch durch ihre Entfesselung, wenn es nötig ist, auf der Basis eines aggressiven Wahns geführt werden kann. Die psychischen Wurzeln liegen im archaischen Modus, im Umgang mit sich und der Welt, dem eigenen und dem Fremden. Seine kollektive Entfaltung aber ist unabdingbar an die politische Steuerung der gesellschaftlich ausgelösten und durch Krisen verstärkten Verzerrungen dieses unbewusst sedimentierten Musters innerer und äußerer Wahrnehmungsbereitschaft gebunden. Also Adorno insistiert immer wieder darauf, dass die psychologische Dimension dieses Phänomens von der historisch-sozialen nicht zu scheiden ist, nicht zu trennen ist und meint damit, und dann komme ich auch langsam zum Schluss, spezifische gesellschaftliche Konstellationen begünstigen selektiv die Bildung ihnen gemäßer psychologischer Syndrome oder bringen sie wenigstens ans Licht. Wobei in Zeiten drohender Katastrophe, wie hier genauer aufgezeigt werden sollte, insbesondere eben paranoide Züge mobilisiert werden und sich in die Normalität des Alltagsbewusstseins eingraben können. Die allgemeine Pervertierung der Wahrnehmung nach dem Muster dieser pathischen Projektion gehört somit zu den wichtigsten subjektiven Voraussetzungen einer kollektiv entfesselten und in die Tat umgesetzten Unmenschlichkeit auf dem Weg der Herstellung der ersehnten harmonischen Volksgemeinschaft ausschließlich auf dem Weg der Exklusion. Volksgemeinschaft ist interessant, das hat der Historiker Wild sehr, sehr genau herausgearbeitet, hat sich nie dadurch definieren lassen, wer dazugehört, also was das Positive, was das Gute ist, also was ist deutsch, sondern immer nur dadurch, wer nicht dazugehört. Also die Fremden, die Juden, die anderen Rassefremden und die Gemeinschaftsfremden. Also es gibt ja auch bei uns in der eigenen Gemeinschaft welche, die nicht dazugehören oder dazugehören dürfen. Das ist interessant, nicht, weil ich habe mal im Vorfeld jetzt der Wahl in Thüringen das AfD-Parteiwahlprogramm gelesen. Das ist fantastisch. Die versuchen ja wirklich positiv zu definieren, damit sie nicht immer einen Karren kriegen. Sie würden immer nur ausgrenzen und immer nur Minderheiten so nicht haben. Sie vertreten ja ein bisschen wie die Identitären auch den Ethnopluralismus. Also sie werten die Rassen nicht ab, nur sie müssen da leben, wo sie herkommen. Also, aber eben nicht bei uns, ne? Das ist ja klar. Die Fremden. Und dann versuchen sie zu erklären, warum nicht und was das Positive ist. Und was dabei rauskommt, ist Rainer Murks. Die landen dann bei der Wartburg und bei dem Thüringer Wald und bei der Thüringer Bratwurst und all diesem Zeug. Also vollkommen banales Unsinn, den sie so aufzählen. Burgen, Schlösser, Püffhäuser auch, ist ja für die AfD sehr wichtig. Ne? Also man merkt, dass sie da einige Auslassungen haben und so. Aber um zu definieren, was dieses Deutsche ist, und landen am Ende landen sie bei den deutschen Tugenden, die überall in der Welt so geachtet sind. Also auch selbst dieses Klischee wird da nicht ausgelassen. Das heißt, es ist nicht möglich. Es geht nicht, außer negativ zu bestimmen oder zu definieren. Und damit lässt sich dann nochmal der Bogen zu den wahrnehmungspsychologischen Annahmen am Beginn zeigen. Wenn wir die These von der wahrnehmungssteuernden Wirkung eines kollektiven Wahns mit seinem inhärenten, also ihm innewohnenden Manichäismus und vor allem seiner aggressiven, massenhaft und loyalitätsstiftenden Feindbildung ernst nehmen, dann können wir viel über die Gefahren lernen, die potenziell auch und gerade in einer demokratischen Gesellschaft von der Pervertierung der Wahrnehmung und der damit regelmäßig einhergehenden Abstumpfung von Moral durch die Mobilisierung eines die Massen in Krisenzeiten ergreifenden Projektionen mit paranoiden Zügen ausgehen können. Beispiel aktuell der Umgang der sogenannten Rechtspopulisten mit Wahrnehmung, mit Wirklichkeit, mit Wahrheit, Gefühl und Einbildung. Es gehe nicht nur, also Pasterski ist der Vorsitzende der Berliner AfD und Bundestagsmitglied, gilt als gemäßigt, ehemaliger Offizier. Es geht nicht nur um die reine Statistik, sondern es geht darum, wie das der Bürger empfindet. Perception is reality, das heißt, das, was man fühlt, ist auch Realität. Das hat er gesagt auf die Kritik von einer Reporterin oder eines Reporters, die ihn darauf angesprochen haben, dass er im letzten Senatswahlkampf in Berlin permanent, und zwar mit Absicht, systematisch falsche Zahlen, was die Kriminalitätsbelastung von Geflüchteten angeht, als Wahlpropaganda sozusagen rumgeschlagen. Dann hat man ihn mal darauf angesprochen und gesagt, das stimmt aber nicht. Also wir haben uns erkundigt, Statistische Bundesamt, Statistik geben das alle nicht her, was hier für Zahlen gibt. Und dann hat er das genau gesagt. Ja, es geht doch nicht nur um reine Statistik. Perception is reality. Es geht darum, was die Bürger empfinden. Das heißt, das, was man fühlt, ist doch auch Wirklichkeit, oder nicht? Das ist wirklich ein Schlüsselsatz, nicht? Das ist der eine Schlüsselsatz, also Gefühle sind auch Wirklichkeit, und das andere, wozu das führen kann, wenn diese Gefühle einmal mobilisiert sind, was es für eine Wahrnehmungspervertierung hervorbringen kann. In einem anderen Beispiel, eine Pegida-Teilnehmerin an einer Pegida-Demonstration in einem Interview mit einer Reporterin, der sie sich die ganze Zeit darüber ausgelassen hat, wie schrecklich das in Dresden ist, und man kann nicht mal allein auf die Straße gehen, ihre Tochter kann nicht allein zur Schule, überall wird sie angegafft, angegriffen, angegrapscht, das war noch vor und von jungen muslimischen Männern vor allen Dingen, und das war noch vor Köln. Also danach ist das noch explosionsartig angestiegen, dieses Wahrnehmungsmuster. Und irgendwann hat die Reporterin, die sie gefragt hat, gefragt, ja, aber in Sachsen gibt es doch nur 2,9%, glaube ich, Ausländer, Ausländerinnen, und davon in Dresden 0,7% Muslime. Das könne nicht so richtig mit dem Alltagsbild, mit der Wirklichkeit des Stadtbildes übereinstimmen. Und dann sagte sie einen signifikanten Satz, der, finde ich, den Kern der sogenannten postfaktischen Wahrnehmung ausmacht. Sie sagte nämlich, guckte sie mit großen Augen an und sagte, ich sehe das aber anders. Na, da ist sie genau dieser Mechanismus, den ich am Anfang hatte. Nicht? Sie sieht das genauso, sie sieht das, was sie glaubt. Und sie glaubt genau das, was sie sieht. Und dann ist es ein Teufelskreis, und wenn er sich einmal verfestigt hat, der schwer zu durchstoßen ist. Also das, was man fühlt, ist auch Realität und Perception is Reality ist ja grundsätzlich nicht falsch. Auch was man fühlt, hat den Status einer Wirklichkeit, aber eben einer inneren. Oder wie Freud es im Unterschied zur äußeren, zur sogenannten materiellen Realität genannt hat, zur psychischen Realität. Gefühle sind psychische Realität. Und gerade an dieser Vertauschung von innerer und äußerer Wirklichkeit liegt das Einfallstor für die Wirksamkeit von Projektionen. Also eine kleine Anmerkung, nochmal Hinweis auf Freud. Auch die Fantasien von Neurotikern, also hier eher auch von Paranoikern und Verschwörungstheoretikern, also Psychotikern, auch die Fantasien von Neurotikern und Psychotikern besitzen eine Art von Realität. Es bleibt eine Tatsache, dass der Kranke sich solche Fantasien geschaffen hat. Und diese Tatsache hat kaum geringere Bedeutung für seine Neurose, als wenn er den Inhalt dieser Fantasien wirklich erlebt hätte. Diese Fantasien besitzen psychische Realität im Gegensatz zur materiellen. Und wir lernen allmählich verstehen, dass in der Welt der Neurosen die psychische Realität die maßgebende ist. Wie ich beim historischen Antisemitismus zu zeigen versucht habe, das Ziel der Populisten, Populistinnen und ihrer schamlosen Lügen in ihrem Kampf um Wahrheit ist strategisch. In Wirklichkeit wird dem Volk etwas in den Mund gelegt. Die Anhänger, Anhängerinnen werden dazu gebracht, das zu glauben, wie Adorno es mal formuliert hat. Die große Frage rätselhaft nach wie vor, wie werden die Menschen eigentlich dazu gebracht, ihren eigenen Wahnsinn zu glauben? Und die Populistinnen können jetzt sich als wahre Sachwalter und Vollstrecker des Volkswillens gerieren und als solche auftreten. Also im Prinzip geht es ein bisschen darum, dass man, also wenn man sich immunisieren will, müsste man das den Leitspruch von Erich Kästner, der hat mal in so einer ganz kleinen, also in so einem kleinen Gedichtchen, was hat er gesagt? Man müsse aufpassen, dass man von dem Kakao, durch den man die ganze Zeit immer gezogen wird, dass wir daraus nicht auch noch trinken. Das ist im Prinzip die große Herausforderung. Ja. Die große Gefahr geht von einer gesellschaftlichen und politischen Entwicklung aus, die den Rechtsextremismus auch in seinen nur scheinbar abgemilderten rechtspopulistischen Varianten immer wieder aufs Neue erzeugt, möglich macht und sich als offene Speerspitze der geheimen Reinigungswünsche des deutschen Volkes begreifen lässt. Das beunruhigende Vordringen sogenannter postfaktischer Wahrnehmungsmuster und des mit ihm einhergehenden völkischen Denkens, einschließlich einer geschichtsrevisionistischen Leugnung oder Verharmlosung der eigenen NS-Vergangenheit, weist, so meine Überzeugung, mit aller Deutlichkeit auf die Aktualität dieser sozialpsychologischen Untersuchungsperspektive im Spannungsfeld von Normalität und Pathologie mit einer besonderen Fokussierung auf wahrnehmungspsychologische Fragen hin. Das betrifft immer noch und immer wieder und auch in besonderem Maße den scheinheiligen Umgang der Rechtspopulisten und Populistinnen mit dem Antisemitismus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war dieser Retreat, ne, von links oben von Brandner, weswegen er gestern aus dem den Vorsitz im Rechtsausschuss verloren hat. Sein Kommentar für alle. Bevor wir mit der Diskussion beginnen, möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, dass der Vortrag aufgenommen wird und demnach auch jetzt die Diskussion, wenn Sie nicht wollen, dass das später online dann Ihre Frage oder Ihr Diskussionsbeitrag erscheint, bitte sagen Sie das vorher, dann schneiden wir das im Nachhinein heraus und dann wird das darin nicht vorkommen. Vielen Dank. Extremisten, gegen die man sich in der Mitte zusammenschließen musste. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das war nicht nur was Verbindendes, das war eben auch das, was die Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sein Feindbild eben ausgrenzen sollte. Und ich habe auch heute bei Antifa den Eindruck, dass sie auch nicht sozusagen alle Demokraten gegen die AfD verbinden wollen, sondern eben auch sehr über die Ausgrenzung arbeiten und eben also mit einzelnen Zitaten von AfD-Leuten sozusagen ihr Bild von AfD zusammenbasteln, wie die AfD ihrerseits zum Beispiel mit einzelnen Ereignissen, wie da haben zwei Bischöfe ihre Kreuze abgenommen, ihr Bild von ihren Gegnern zusammenbauen. Und deshalb wollte ich von Ihnen wissen, wie könnte man denn überhaupt ohne Ausgrenzung was machen? Hatten Sie ja das schöne Zitat, manche Juden sehen gar nicht jüdisch aus. Ich fände es spannend, wenn Goebbels, weiß ich nicht, sich auch geäußert hätte, wie manche Nazis aussehen, denn ja, Göring oder er selber, Goebbels, waren ja auch nicht die arischen Musterfiguren. Und dann liegt mir noch sehr daran, dass wir unterscheiden zwischen der Angst vor Muslimen, von denen man dann sagt, die sind ja nur 2%, und dem, was ja, bei Pegida im Namen drin steht, Islamisierung. Das Wort Islamisierung ist ja so ein Begriff, der wie Militarisierung, Gentrifizierung einen Prozess beschreibt, der nicht nur durch irgendwie mehr Soldaten oder mehr Reiche in irgendeinem Viertel gekennzeichnet ist, sondern eben eine Auswirkung auf die anderen hat, dass die eben ihre Läden nicht mehr in den Bezirk haben oder dass sich ein Casino-Punkt breit macht oder Matrosenanzüge getragen werden, also nicht nur die Soldaten selber, nicht nur die Reichen selber in dem Viertel und dann eben auch nicht nur die Moslems selber. Mhm. Ja. Nee, war nicht. Ich dachte, das wäre auf der Folie. War eine Folie, die dazu passt, zu dem, was Sie. Ja, das waren jetzt, das habe ich glaube ich jetzt alles nicht alles richtig. Also, ja, das erste, der erste Punkt war mit der Ausgrenzung. Gibt es, ja, das ist natürlich die Kardinalfrage. Gibt es Vergemeinschaftungsvorstellungen oder Gemeinschaftungsformen und Fantasien und Vorstellungen, die nicht über Ausgrenzung laufen? Natürlich gibt es, also das heißt natürlich, das ist überhaupt nicht natürlich, gibt es nicht. Das Entscheidende an allem, was Richtung Volksgemeinschaft, völkischen Denken geht, ist ja, dass es so die Idee einer gereinigten Masse, also es ist ja ein massenpsychologisches Konstrukt, eine Gruppe, eine Großgruppe, eine Masse, die gereinigt wird von allem, was stört. Diese Definition. Wenn wir damit anfangen, haben wir verloren. Dann gibt es keine Vorstellung davon, dass wir irgendwie etwas, sondern wir müssen ja eher umgedreht sagen, wir müssen mit dem, was heute so modern Diversität genannt wird, also mit Unterschieden lernen, auszukommen. Und dazu müssen wir sie erstmal, wenn wir die individualpsychologische Perspektive nehmen, müssen wir erstmal lernen, die auszuhalten. Und das müssen wir auch als Gruppe, insgesamt. Wir müssen lernen, aushalten, dass es Unterschiede gibt. Nur über die Wahrnehmung und Verarbeitung von Unterschieden lernen wir überhaupt oder entwickeln wir uns. Anders werden wir gar nicht, hätten wir uns überhaupt nicht entwickeln können. Ja, also wir hätten auch als Kind, als Säugling, entwicklungspsychologisch gesehen, entwickeln wir eine Subjektivität oder eine Persönlichkeit und so weiter, wie man das nennen will, nur über die Wahrnehmung und Verarbeitung von Differenzen. Die große Frage, die sozusagen jetzt immer noch rätselhaft ist, also weil es da sozusagen auch keine Rezepte gibt, wo man sagen kann, wie kann man das vermeiden, ist ja, das große Problem ist, wann und wie fängt es an, dass die Wahrnehmung von Unterschieden, die Wahrnehmung von Differenzen mit Bewertung versehen werden, mit Selbstaufwertung und Fremdabwertung. Das haben wir in der Fremdenfeindlichkeit so als Konstrukt, beim Antisemitismus extrem zugespitzt, was sozusagen das absolut Fremde ist, die Inkarnation, und auch ganz böse und so. Das haben wir, kennen wir aber auch in einem im Antifeminismus, also in der gängigen Weiblichkeitsabwehr, die in Gesellschaften mit männlicher Vorherrschaft, die wir immer noch haben, trotz aller Fortschritte und Modernisierung immer noch haben, immer noch ein Grundmuster darstellen. Da wird nicht ein Unterschied wahrgenommen und verarbeitet und anerkannt, sondern auf Augenhöhe sozusagen, sondern es wird ein Unterschied gemacht in der Wertigkeit. Also Selbstaufwertung, das Männliche ist die Norm, das Weibliche ist abgeleitet oder nichts. Objekt. Und das ist ein praktisches Objekt des praktischen Zugriffs, letztendlich. Also wenn wir uns die ganze MeToo-Debatte so angucken, ist das im Prinzip der Stein des Anstoßes dabei, wie und das ist, kommt dann die Frage, wie kriegt man Formen hin, also was müsste anders laufen? Wir, die ganzen Sexismusdebatten, die wir führen, scheitern wir uns regelmäßig, wenn wir es nicht schaffen, tatsächlich einen Umgang verschiedener Geschlechter miteinander, unterschiedlicher Subjektivitätsformen auf Augenhöhe in wechselseitiger Anerkennung hinzukriegen. Wenn uns das nicht gelingt, wird das nie etwas werden mit einer Gesellschaft, die nicht sexistisch ist. Und das ist im Prinzip, wenn man es auf dieses andere Thema überträgt, eigentlich ähnlich. Es muss eine, also eine Form der Gemeinschaft, die sich nicht darüber definiert, eben was nicht dazugehört, sondern die sagt, das einzig Positive ist, dass wir Unterschiede, Widersprüchlichkeiten, Konflikte zulassen. Wenn wir das nicht wollen, wenn wir das Gespür haben, wir müssen diese Konflikte beseitigen und uns davon reinigen, und das ist das Fatale an dieser ganzen identitätspolitischen Diskurse, die wir haben. Also wenn wir über Identität reden, Identität ist ein Konstrukt, was von dieser Reinheit eigentlich lebt, egal ob es das Blut ist oder ob es Kultur ist. Kultur oder Blut muss rein sein, sonst hat es keinen Wert. Und wenn wir so anfangen zu denken, dann müssen wir eigentlich versuchen, vorsichtig sein und eigentlich überhaupt diese ganzen Identitätsbegriff eigentlich in die Tonne treten. Weil überall schimmert das auf. Ethnische Identität, religiöse Identität, geschlechtliche Identität taucht immer genau so wieder auf. Als eine in sich, eine Wesenheit, die in sich geschlossen mit sich selbst eins ist. Wenn wir so anfangen zu denken und das als oberstes Ziel auch von Vergemeinschaftungsformen zu sehen, eine Gemeinschaft zu erzeugen, die mit sich selbst eins ist, dann werden wir verlieren. Also ich kann es nur so abstrakt sagen, ich kann nicht genau sagen, wie können, die Idee der Volksgemeinschaft ist ja, die haben die Nazis ja auch nicht erfunden, die haben es ja aufgegriffen. Nicht? Es gab in Schweden die sogenannte Volksheimbewegung, die haben sowas Ähnliches versucht, nicht? Mit einer ganz anderen, eher solidarischen Form des sozialen Umgangs aus der Sozialdemokratie heraus und so. Aber pervertiert ist es halt eben, oder auf den Punkt gebracht, ist es im Prinzip von den Nationalsozialisten mit dieser Grundidee einer von allen negativen Einflüssen, von allen Kontaminierungen zu reinigenden Form der Ganzheit und Größe, die dann entsteht. Und wir sind alles und alle anderen Konflikte zählen nicht. Das heißt, wir müssen, wenn wir von Gemeinschaft reden, müssen wir vorsichtig sein. Wir dürfen nicht das Gesellschaftliche und die Konflikthaftigkeit der Strukturen vergessen dabei. Denn wenn wir anfangen, die damit zu leugnen und wenn wir einen Gemeinschaftsbegriff draufkleistern, dann vergessen wir, dass wir grundlegende strukturelle Defizite, Konflikte haben, die immer wieder auch zu Krisen führen, und schaffen uns ein Mittel drauf, mit dem wir davon eigentlich ablenken, uns damit ernsthaft uns auseinanderzusetzen. Das war das, ja? Sachdominierung. Wie bitte? Islamisierung, Gentrifizierung. Was soll ich dazu sagen? Da hatte ich ja aufgeworfen, dass es da darum geht, dass andere betroffen sind und dass man es nicht daran messen kann, wie viele Muslime, Soldaten oder Reiche es irgendwo gibt. Sehen Sie das anders? Nee. Erziehungs- und Trainingsprogramm überwinden. Was haben wir denn überhaupt für Chancen? Also damit wollte ich eigentlich nur zuspitzen, diese These von der unbewussten Verankerung. Also das heißt, wir müssen an die unbewussten Verankerungen irgendwie versuchen heranzukommen. Weil es eben nicht einfach nur ein kognitives Vorteil ist und Lernprogramme funktioniert nicht. Wir haben das ja gesehen in den 90er Jahren die Versuche auch in der Sozialarbeit mit dieser aufsuchenden und akzeptierenden Sozialarbeit bei Jugendlichen oder der Versuch, Jugendliche dazu zu bringen, die durch Rassismus oder antisemitische Gewalttaten auf einschlägig bekannt geworden sind, dann diese Erlebnisreisen nach Israel zu organisieren. In dem Glauben, wenn sie in Kontakt mit Israelis kommen, dann stellen sie fest, die Juden sind nicht so böse, wie sie immer geglaubt haben. Also diese Kontaktgeschichte, das ist eine von diesen einfachen Lernprogrammen, die nicht funktioniert. Also wenn man es berichten weiß, haben die Jungs, die das dann mitgemacht haben, einen Gratisurlaub am Mittelmeer nicht wunderbar genossen offensichtlich. Also auch in der Einstellung hat sich das nicht geändert. Das heißt, wir müssen an diese inneren, unbewusst verankerten Einstellungen herankommen und an diese, was ich meine, mit diesem Wahrnehmungsmuster. Das ist nicht ganz leicht. Da habe ich leider auch kein Rezept und keinen richtigen, gibt es keinen Königsweg oder so. Eines der wichtigen... Ansatz. Also wichtig ist, also ganz abstrakt gesagt, wichtig ist, Peter Brücken hat, fand ich mal, dieser Aufsatz von 66, was sind und wie begegnet man Vorurteile, an der Evangelischen Akademie in Hofgeismar gehalten als Vortrag. Da hatte er am Ende gesagt, das hat mich immer jahrelang immer so ein bisschen nachdenklich gemacht, da beschäftigt. Man muss versuchen, also der erste Schritt, um diesen Vorurteilsmechanismus zu durchbrechen, ist das Warten auf oder das Vermitteln von unerwarteten Nachrichten. Also man muss sie irritieren. Also man muss Irritationen erzeugen. Wenn wir etwas machen, so etwas schreiben, was Sie schreiben, dann fühlen die sich sofort wieder bestätigt. Also das ist für die ja eine Bestätigung. Das wussten Sie ja schon immer. Sie sind geisteskrank. Oder Sie sind ein Faschist oder einfach keine Ahnung. Also wenn es gelingt, die Leute in diese Schablone, in diese Schublade reinzupacken. Wenn es nicht mehr gelingt, einen ganz klar in so eine Schublade reinzupacken, dann erzeugt das eine Irritation. Das ist ein erster Schritt. Also wenn etwas ein bisschen aus dem Fugen gerät und eine Irritation erzeugt wird, wo man anfangen muss, vielleicht nachzudenken, zu überprüfen, vielleicht auch nicht. Also das ist dieses mit den unerhörten, unerwarteten Nachrichten. Das heißt nicht, jetzt Realitätscheck machen, was jetzt üblich ist. Also das nützt Trump und seinen Anhängern nützt es überhaupt nicht, dass die New York Times oder die Washington Post inzwischen nachgewiesen hat, dass er, ich weiß nicht, wo steht das Stand, 15.000 Lügen seit seinem Amtsantritt. Also Lügen und Halbwahrheiten und Unwahrheiten gesagt. Das nützt überhaupt nichts, diese ganze Liste runterzubeten und die Schlimmsten rauszuziehen und sagen, hier, guck, da sieht man mal, wie... Nicht, das heißt, wir müssen an diese Gefühlszustände offensichtlich ran und diese Wahrnehmungsmuster durchbrechen und irgendwie an diese Verwurzelungen dran. Und das heißt also zweierlei, wir müssen Irritationen erzeugen. Zweitens, wir müssen versuchen, und selber müssen wir das auch lernen, eigentlich viel stärker als bisher, lernen, mit diesen Widersprüchen und Ambivalenzen auszukommen. Denn wir können diese Projektion nicht eins zu eins rücküberführen, wieder in was Eigenes. Sondern wir müssen akzeptieren, dass wir was Eigenes haben, was uns fremd ist oder uns oft fremd wird auch und was widersprüchlich ist und was Ambivalenzen hat und was wir nicht reinigen können. Also wir müssen weg von diesem Staubsauger- und Reinigungsdenken irgendwie die Leute bringen. Wie das genau funktioniert, was man da machen sollte, da bin ich froh, dass ich Wissenschaftler, also in Anführungszeichen, dass ich Wissenschaftler, kein Praktiker oder so, Sozialingenieur oder so bin. Das ist ganz schwer zu sagen, also, aber das sind so ganz grundlegende, ganz allgemeine. Und dann eben, wie gesagt, auch gucken, was diese Idee der Höhe der wechselseitigen Anerkennung. Also nochmal dieses Stichwort mit dem anderen Bereich, mit dem Sexismus, was ich vorhin hatte. Diese Debatte krankt ja zurzeit bei uns, dass es angeblich an die Männer massenhaft in die Krise gestürzt sind, weil keiner mehr weiß, wie man Kompliment machen darf. Weil alle sofort die Angst haben, sie werden am Pranger gestellt und sie werden als Sexualstraftäter verklagt. Und man darf gar nichts mehr machen, darf man nicht mal mehr flirten. Und darum geht es überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, dass es darum überhaupt nicht geht. Dass Flirt was Wunderbares ist, wenn es, und das davon lebt der Flirt, ein Spiel mit erotischen Elementen in wechselseitiger Anerkennung zweier Subjekte auf Augenhöhe. Und immer wenn diese Augenhöhe nicht gegeben ist und die wechselseitige Anerkennung nicht gegeben ist, und das ist bei jeder anzüglichen Bemerkung, das ist bei jedem Klatsch auf den Po, das ist bei jeder Übergriffigkeit, ist das der Fall, dass diese Grenze überschritten ist, dann hat das nicht mit Flirt dann hat das nichts mehr mit Flirt zu tun, sondern das ist Übergriff. Ganz einfach. So. Und auch da ist nicht, da gilt das Gleiche im Prinzip. Also wie bringen wir uns selber auch dazu, das in kritischen Situationen tatsächlich auch zu entwickeln, dass wir lernen müssen, also den anderen sozusagen wirklich als ein eigenständiges Subjekt und nicht von vornherein das Gefühl haben, dass der, also mir fällt das bei bestimmten Leuten schwer, muss ich ehrlich sagen. Heutzutage. Ja, ich habe eine eher so theorievernende Frage, die ist dann vielleicht eher langweiliger. Also eine kritische Anmerkung zu Diagnose des postfaktischen Zeitalters oder wie Sie es dann genannt haben, Zeitalter der pathischen Projektion. Zu der Frage, können Sie mal deutlich sehen, dass jetzt hier, inwiefern Sie sich jetzt so von der Theorie von Adorno Horkheim abgrenzen würden, weil bei jemandem ist es schon so tief eingelebt im Zivilisationsprozess, dass letztendlich schon ein Ausweg gar nicht mehr möglich ist. weil die ja sozusagen die Mechanismen und auch sozusagen das Mensch-Natur-Verhältnis so tief ansetzen, dass wir eigentlich gar nicht mehr rauskommen und auch die Sprache, darüber zu reden, schon Herrschaft ist. Und mich würde interessieren, wie man sich da abgrenzt oder ob sie das mal irgendwie gemacht haben. Und dann der Hinweis zu diesem postfaktischen Zeitalter, das kommt nicht von mir, ich habe mir letztens auf Facebook Vortrag eines Kollegen aus Frankfurt angeschaut, der heißt Frieder Vogelmann, und der hat so einen Text von Wolfgang Steck zitiert, und da ging es so ein bisschen um die Frage, inwiefern die Diagnose des postfaktischen Zeitalters überhaupt relevant ist, oder inwiefern man das hier als Klassenkampf von oben beschreiben kann. Denn es wird ja so getan, als wenn jetzt die ganzen Leute auf der Straße Lügen laufen und jetzt neue Lügen erzählt werden, aber letztendlich ist es ja so, dass diese Lügen auch schon früher erzählt wurden, beispielsweise, dass Kapitalismus alle gesund und glücklich macht, oder dass die Ehe eine wundervolle Institution ist. Es ist nicht jetzt die Ehe als Institution an sich, aber die hat ja nicht nur positive Aspekte in der Zivilisation gebracht. Und es ist halt immer so ein bisschen, finde ich, fragwürdig, inwiefern das eigentlich was Neues ist, dass Leute Lügen erzählt werden und richtig glauben. Mhm. Aber das ist jetzt nicht nur an sich, sondern generell, weil es eine weit verbreitete hier ist. Ja. Ja, also zu der ersten Frage, bin da sozusagen durch eine harte Schule gegangen, nicht? Also dass man da, was diesen Pessimismus oder Kulturpessimismus ein Stück weit angeht und trotzdem immer noch versucht, dann da so ein Stück Hoffnung zu bewahren oder irgendwie zu haben, also der bei Adorno übrigens auch nicht ganz, nicht nur weg ist, also das hört sich bei ihm dann eben halt einfach nur so furchtbar verbittert und schrecklich und negativ und unmöglich ausweglos an, wenn er dann schreibt, sinngemäß irgendwie, es liegt kein Trost außer in dem Blick, der aufs Grauen geht und ihm standhält und im ungemilderten Bewusstsein seiner Negativität trotzdem am Besseren festhält. Wenn man so einen Satz liest, sitzt man dann da und denkt, ja, wo ist denn das Bessere jetzt irgendwie, wo schimmert das auf? Ne? Also gleichwohl hat er aber immer auch sozusagen als politischer Mensch auch, ne? Also mit einer unglaublichen Naivität, auch was den Antisemitismus angeht. Ne? Der hat das immer gebracht, dass er einen Taxifahrer zur Polizei gebracht hat. Ne? Also der hat gesagt, also notfalls eben auch eine Polizei, das geht nicht anders. Wir müssen die Leute anzeigen, wir müssen auch die polizeilichen Mittel. Das ist, hat er selber persönlich auch mal erlebt, dass er irgendwie furchtbar reingefallen bei so einer zu so einer Wache in Frankfurt mit so einem Taxifahrer, der mit antisemitischen Sprüchen ihm auf den Nacken gegangen ist. Und das hat ihn so auf die Palme gebracht, dass er sich von dem zur Polizei hat bringen lassen und ihn dann gleich mit in die Polizei reingebracht hat und ihn wegen Volksverhetzung anzeigen wollte. Das haben die dann nicht zugelassen. Das war in den 50er Jahren. Also das war auch ein anderes Klima. Also völlig naiv. Aber schon immer diesen Impuls, dann, dass man etwas machen muss. Und dann aber immer Schwierigkeiten, wenn etwas passierte, dass er selber damit nicht richtig umgehen konnte, wie zum Beispiel bei der Institutsbesetzung 68 in Frankfurt in dem Philosophenturm. Das Busenattentat. Dieses Busenattentat. Und so. Ja. Nee, aber das, ich finde ihn sozusagen von einer analytischen, besonders Adorno, von einer analytischen Zugangsweise und her und von dem Verständnis her, was diese komplexe Wechselseitigkeit gerade von Subjektiven und was die Rolle der Psychoanalyse angeht, allerdings immer mit einem Primat der Soziologie, also dass die Soziologie, das nicht die Gesellschaftstheorie, nicht die Soziologie an sich, sondern die Gesellschaftstheorie, die kritische Gesellschaftstheorie, das Primat hat und haben muss und wir dann und damit eben gerade nicht das passiert, was mit dem Zerfall der Psychoanalyse in ihren Anpassungsbemühungen in Amerika, in den USA passiert ist, nämlich zu einer reinen Konsum- und ne, ein reiner Revisionismus geworden ist, der versucht hat, eben gerade diese Widerstände zu glätten. Deswegen finde ich ein Festhalten an ihm auch so wichtig, dass wir sagen, es gibt eben es gibt antagonistische Gegensätze und die müssen dann sowohl gesellschaftstheoretisch analysiert werden, aber natürlich eben immer auch alleine reicht das überhaupt nicht, sondern es geht immer darum, wie kommen diese Verwurzelungen in den Einzelnen? Wie kommt das zustande und warum sind die so verdammt hartnäckig, wie ich das mit diesem Beispiel mit dem Judenbild hatte? Warum ist das so verdammt tief drin? Bei Geschlecht auch, nicht? Da haben wir das Gleiche. Also ich habe jetzt gerade eine Dissertation, die ist jetzt durch, die wird, erscheint jetzt hochspannend, nicht? Von einer Frau, die, einer Doktorandin, die hat untersucht, theoretisch, aber empirisch eben auch, die hat Paare gefunden, die auf modernsten Stand der kritischen Geschlechterforschung sind. Queer, feministisch orientiert. Judith Butler und rauf und runter. Also nicht so. Sind nun aber mal heterosexuell. Also von sich so aus, nicht? Und nicht queer oder irgendwas. So ein heterosexuell. Und eine Paarbeziehung. Und wohnen auch noch zusammen. So, und jetzt wollte sie rauskriegen, wie wird da Männlichkeit hergestellt? Und wie verhält sich das im Vergleich mit den konventionellen klassischen Formen, wie Männlichkeit konstruiert und hergestellt wird? Und das Ganze heißt dann irgendwie so die Konstruktion von Männlichkeit in heteronormativitätskritischen Paarbeziehungen. Also Paarbeziehungen, die diese Heteronormativität nach Judith Butler kritisieren. Und was dabei rauskommt, ist Murks. Das ist irre, also weil die behupsen sich von vorne bis hinten teilweise. Da kommen klassische, traditionelle Rollen, Muster und Verhältnisse dabei raus. Und die merken es aber nicht, weil sie das zukleistern mit allem Möglichen, was sie sich so angelesen haben. Insbesondere, wenn ein Kind da noch eine Rolle spielt dabei. Wer den Haushalt macht, diese ganzen klassischen Alltagsverrichtungsdinge, kommen plötzlich, der Junge ist, wird, dem wird das erlaubt, dass er so als Junge so seine künstlerische Ader und sie spielt es mit die mütterliche Figur aus. Und die merken das nicht mal. Das heißt, hinter ihrem Rücken schleichen sich im Prinzip kulturell tief sitzende und unbewusst tief verankerte Geschlechtermuster ein, bei denen, wo man denkt, die werden darüber hinweg. Und da müssen wir bei uns allen irgendwie nachforschen und gucken, wo sind diese, das sind nicht einfach nur Reste, die noch weg müssen, sondern die sind wirklich ganz hartnäckig und sind mit der Grund, weshalb es immer wieder zu diesen Gegenbewegungen und zu diesen Persistenzen kommt und warum die immer wieder gesellschaftliche und politische Resonanz finden, diese Gegenbewegungen, sei es die Männerrechter, die Maskulisten oder andere möglichen Bewegungen, die versuchen da irgendwie ihren Effekt rauszuziehen. Das ist das eine. Und das andere mit den, was war das noch? Wie? Mit dem Postfakt, ja, mit der Lüge. Ja, natürlich basiert, wenn man so will, da muss man noch gar nicht mal kapitalismuskritisch unbedingt rangehen, da kann man auch psychoanalytisch, kulturtheoretisch rangehen, wenn man das Unbehagen der Kultur liest. Also diese wichtige, grundlegende Erkenntnis von Freud, unsere Kultur basiert auf Heuchelei. Heuchelei ist der Grundleim, der klebrige Stoff, der unsere Kultur sozusagen zusammenhält. Und gegen so Heuchelei muss man was machen. Und dann ist er halt ein Aufklärer, nicht durch Aufklärung und so. Aber diese Idee, dass Lüge immer schon Grundlage verbreitet, Unwahrheit und so weiter mit als Folge Basis und den Stoff, nicht den Kitt bildet, der die Leute so, die Massen, die Gruppen zusammenhält und zusammenbildet. Aber jetzt haben wir was anderes ein bisschen. Das ist eine Akzentverschiebung mit dieser sogenannten postfaktischen Wahrnehmung. Dieses Gerede drüber, also dass plötzlich es nicht mehr zählt, sondern dass man plötzlich die absurdesten Gefühle irgendwie für Wahrheit erklären kann, verdrehen kann. Selbst der Kapitalismus hat ja noch eine Rationalität, eine Logik, wenn man so will. Und hier scheint es fast so, als würde man versuchen, diese Logik außer Kraft zu setzen und eine andere an diese Stelle zu etablieren. Und da ist natürlich postfaktisch die Bezeichnung vollkommen euphemistisch verschleiernd. Es geht um was anderes. Und da finde ich, deswegen habe ich da sehr viel von gelernt, bei allen Gefahren einer Pathologisierung, wie Wahn funktioniert, dass es was Wahnhaftes hat. Also dass es was mit etwas wahnhafter Austausch und Verwechslung von Realitätsebenen zu tun hat. Das ist eine andere Schiene, ein Stück weit, glaube ich. Ja. Ich wollte mal fragen, also in der direkten Aufklärung kommt ja auch, im Kapitel vor, zu einem auch vor, dass es darum geht, dass der Einzelne die Befreiung der Gesellschaft halt zwar sieht, dass man vom Recht leicht ist, aber dass es immer eine Klassengesellschaft gibt und dass das quasi auch die Wut auslöst, die Sachen starten, jetzt so konsequent. Ja. Postone sieht den Antisemitismus ja auch genauso darin, dass sich direkt irgendwie ableitet aus einer gewissen Vergesellschaftung heraus, halt sagt, ja. Wir können nicht nur durchschauen, wie unsere Gesellschaft funktioniert, sondern sie ist wertvermittelt, über Märkte vermittelt, genau. Man weiß nicht, was der Einzelne dem Ganzen zutut, wirklich, sondern es passiert immer erst auf diesen Märkten. Und, ja. aus diesem Verhältnis heraus entwickelt sich halt dieser regressive Antikapitalismus, der immer Antisemitismus widerstellt. Und wäre es nicht, jetzt mal ganz platt gesagt, eine Sache immer noch, den Kapitalismus abzuschaffen, um den Antisemitismus zu bekämpfen? Ja, das wäre schön, wenn das so einfach wäre. Also ich meine, Kapitalismus abschaffen ist sowieso nicht so einfach, glaube ich. Aber ich glaube, dass es nicht diesen Automatismus gibt, wenn man Kapitalismus abschafft, schafft man den. Das ist das Kurzgriffige auch an den Postulaten und von anderen auch, die aus der Wertlogik heraus versuchen, den Antisemitismus als dem Kapitalismus sozusagen angemessenste Form der sozialen Geisteskrankheit oder irgendwas oder Wahn, wenn man mal diese Kategorien benutzt, zu bezeichnen. Dafür gibt es das Wahnhafte des Antisemitismus länger vor dem Kapitalismus und auch jenseits des Kapitalismus. Und das ist was anderes. Und da gibt es andere Quellen, Kultur, wissenschaftliche, kulturgeschichtliche Quellen. Also der Zusammenhang zwischen Kultur und Gesellschaftsstruktur, das müsste man da, glaube ich, wesentlich genauer untersuchen oder auch angucken. Also der, ja. Und es macht ja keinen Sinn zu sagen, okay, aber dann haben wir diesen Vernichtungsantisemitismus, der eliminatorische, der ist dann weg. Dann haben wir noch den jüdischen, dann haben wir noch den christlichen, der ja auch nicht ohne Vernichtungsfantasien abgegangen ist oder so etwas. Und umgedreht auch in dem im eliminatorischen modernen Antisemitismus, also in dem Antisemitismus der Moderne, der naturwissenschaftlich fundiert und rassistisch fundiert ist und so weiter, tauchen ja plötzlich, und das sehen wir ja heute, wieder die gleichen Stereotypenbilder auf, die wir schon vorher hatten. Das heißt, es ist keine wirkliche... Also man darf nie von einem ewigen Antisemitismus reden, das immer der gleiche ist, der ändert seine Form, entsprechend sozusagen der gesellschaftlichen Formierung, der Kultur, des Stand der kulturellen Entwicklung und so weiter. Aber es gibt einen, also es gibt keinen ewigen Juden und es gibt keinen ewigen Antisemitismus, aber es gibt einen ewig wiederkehrenden Antisemitismus. Und das ist das große Problem. Und das kann sozusagen nur jeweils historisch und gesellschaftstheoretisch gleichzeitig untersucht werden. Und das Zweite eben auch subjekttheoretisch, weil ich finde, dass die bei diese Vermittlungsebene so ein bisschen bei diesen eher kapitaltheoretischen oder kapitalexegetischen Ableitungen oder auch bei der Wertanalyse so ein bisschen fehlen. Ja. Mir ist bei Ihrem Vortrag etwas gewundert, dass Sie relativ viel eingegangen sind auf so die Gemeinsamkeiten zwischen Rassismus und Antisemitismus und relativ wenig auf die Unterschiede. Ich finde das relativ wichtig zu erwähnen, also auch wenn beides irgendwie mit Projektion zu tun hat, ist es meinem Verständnis nach ja so, dass beim Rassismus da werden irgendwie so die, ne, die Minderwertigkeit wird realisiert. Genau. Und beim Antisemitismus ist es ja ganz klar irgendwie so die Überlegenheit, die Verschlagenheit und so, also ne, was da unterstellt wird. Und gestern Podcast gehört, wo das halt auch nochmal gut auf den Punkt gebracht wurde, was in Charlottesville bei diesem Unite the Right March da gerufen wurde. Ja? The Jews will not replace us. Ich habe das auch damals nicht direkt gerafft, aber ja, und ich glaube, wahrscheinlich 90% der Leute verstehen das nicht, ja, wie jetzt die Juden ersetzen und so viele gibt es doch gar nicht. Es ja? geht darum, dass die Juden die sind, die angeblich die Migrationsströme lenken würden. Und das war ja auch ein Motiv von den Akteuren in Halle. Genau. Ja, ich glaube, das Antisemitismus ist das sehr klar, aber dass sie keine Antisemiten sind, oder zumindest nicht primär irgendwie das so zu der Welt gehört, die verstehen das, glaube ich, häufig nicht. Und deshalb ist mir persönlich das ein bisschen zu kurz gekommen, Ich hatte das hier angedeutet, gesagt, also man macht Fehler, wenn man den Antisemitismus als eine Sonderform oder Spielart des Rassismus nimmt. Und damit wird dieses Besondere, und ich glaube, ich hoffe, dass es auch im Vortrag deutlich geworden ist, wo ich dann sozusagen hätte parallel vielleicht zum Rassismus oder den Unterschied deutlicher machen können, dass die Juden als absolute Projektionsfläche, und es ist nicht einfach nur ganz klar, dass die Juden für das Intellektuelle und die Macht sind, nein, die sind auch für das andere, die sind für alles da. Das ist ja das Verrückte, in Anführungszeichen. Also bei den Rassisten, im klassischen gewöhnlichen Rassismus, in der Muslimenfeindschaft, auch im Antiziganismus, also wenn man den Antiziganismus mit dem Antisemitismus, weil das ja ähnliche Konsequenzen gehabt hat, was die Vernichtungsbereitschaft anging, im Nationalsozialismus angeht, sind das andere Gesellschaftsbilder, andere Bilder und Projektionsbilder. Nicht? Die waren immer schon die, in Anführungszeichen, die Ausgegrenzten, die mit Schmutz und mit Unrat in Verbindung gebracht worden sind und so weiter. Und das große Problem ist bei den Juden auch, und der Versuch, sie auch so zu machen, damit sie diesem Bild entsprechen, also wenn man diesen Film Der ewige Jude oder so anguckt, diese Propagandafilme von den Nazis, die angefangen haben im Warschauer Ghetto, wo die schon alle zusammengefecht sind und eigentlich in Anführungszeichen nur gehaust haben. Da haben die deutlich gezeigt, wie der Jude so lebt. Ne? Also das heißt, die haben versucht, die auch auf diesen Zustand zu bringen, den sie ihnen dann sozusagen als Wesenhaftigkeit vorwerfen. Aber viel wichtiger ist ja, dass zur Wesenhaftigkeit des Juden eben der Intellektualismus, das Geld, die Macht gehört. Also eigentlich fast genau das Gegenteil. Also die sind die Sozialisten, die Bolschewisten und die sind gleichzeitig die Kapitalisten. Also nicht, dass es, das heißt, selbst die größten logischen Widersprüche erträgt dass dieses antisemitische Bild der Juden in der Judenfeindschaft. Und das ist eine Sonderstellung da drin. Und deswegen gibt es den Unterschied zu jeder Form des klassischen Rassismus eigentlich, zu jeder Feindbildung im Rassismus. Auch wenn da vielleicht ähnliche Mechanismen am Wirken sind. Da haben Sie recht.